Renaud und Drix sind das Traumpaar und deswegen ist es ja gut, dass Victor und Ilsa abhauen. Nach dem Satz, Louis erfinkt, this is the beginning of a beautiful friendship. Was der Satz dafür ist, ne? Die Ergänzung dazu von Louis, wanna fuck? Ende. Super, perfekt. Flor, wie ist unser Standardeinstieg? Du hast gesagt, wir machen einen Standardeinstieg. Weil wir beide nichts vorbereitet haben. Die armen Leute, die da draußen sitzen und jetzt denken, ja toll, ich krieg nur den Standardeinstieg. Also erstens, wir begrüßen das Publikum, bitte. Hallo und herzlich willkommen zum Muss-Man-Sehen-Podcast, wo wir uns gegenseitig Filme um die Ohren werfen und sagen, du musst jetzt diesen Film gucken, egal ob du willst oder nicht. Zweitens, wir erklären den Podcast, du bist zu schnell. Oh, verdammt. Drittens, wir danken dem Publikum, dass es da ist, wie immer. Ach, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen in meiner Küche. Nehmt euch einen Keks, setzt euch hin und genießt die Sache. Wir begrüßen uns gegenseitig. Hallo, Plor. Hallo, Johannes. Schön, wieder hier zu sein. Und fünftens, wir sagen, über welchen Film wir heute reden. Wir reden heute über Lilo und Stitch. Nein, darauf hast du dich nicht vorbereitet. Schade eigentlich. Aber was für ein toller Film. Wir reden heute über Casablanca. Aus dem Jahre 1942. Einer der großen Hollywood-Studiofilme. Ja, meine Güte, was für ein krasser Film. Ich habe 20.000 Seiten voller Informationen über diesen Film. Und ich glaube, wir werden einfach gnadenlos abkürzen müssen irgendwann, weil es einfach zu viel zu wissen gibt über diesen Film. Die Zeit ist wahnsinnig spannend. Der Film in dieser Zeit ist wahnsinnig spannend. Und die Art und Weise, wie es aufbereitet ist und mit was für Akteuren, ist wahnsinnig spannend. Eigentlich kann man zu jedem, der im Film zu sehen ist und jedem, der hinter der Kamera war, irgendwas Geiles sagen. Ja, absolut. Ein Klassiker und das gleich vorweg. Es gibt Episoden, in denen wir uns streiten. Ich glaube, heute werden wir uns relativ wenig streiten. Ja, ich glaube auch. Meiner Meinung nach einer der besten amerikanischen Filme überhaupt. Oh, soweit. Auf jeden Fall einer der besten Filme aus dieser Ära, zusammen mit Citizen Kane und irgendein Hitchcock, den ich wahrscheinlich jetzt gerade nicht weiß. Also die Amis sind ja auch deiner Meinung, ne? Die haben den Platz 3 vergeben, glaube ich. Also die besten amerikanischen Filme aller Zeiten auf Platz 3. Und auf jeden Fall auch meiner Meinung nach einer der besten Filme, wenn nicht sogar der beste Film, der in diesem Studiokontext entstanden ist. Sprich, es gibt keinen Auteurfilm, sondern es gibt einen Produzenten, der das Ding machen will, der seine Produktionsgesellschaft überzeugt und der dann diverse Menschen mit an Bord holt, die auch mal wieder abhauen können, die daran rumschreiben, daran rumdoktern, verändern, drüber diskutieren. Und während des Drehs noch ändern. Und während des Drehs noch ändern und neben anderen Filmen, die auch so entstanden sind, der Beweis dafür, dass es auch was anderes als das Auteur-Cinema gibt. Ja, also auch ganz beeindruckend, weil tatsächlich dieses Drehbuch, das es ja in der Form, wie wir es im Kino sehen, gar nicht gab. Also es gab dieses Skript so in der Form einfach nicht und es wird immer wieder gesagt, das ist einer der besten Drehbücher oder sogar das beste Drehbuch, das jemals geschrieben wurde. Und das funktioniert so nicht, wenn das Drehbuch vorher nicht existiert. Ja. Sie haben ja wirklich während der Dreharbeiten noch gerätselt, wie lassen wir das Ding enden, wie ist die Szene, wie machen wir die Szene und auch am Set sind Sachen entstanden. Und es haben so viele Leute dran mit rumgedoktert, ne? Ja. Also es haben mehrere Leute das Drehbuch geschrieben, die Epsteins am Anfang und dann ist Howard Koch dazugekommen und dann sind sie wieder eingestiegen, dann wird drüber geredet, wer was reingebracht hat, wer die Romantik reingebracht hat, wer die Politik reingebracht hat. Ja. Dann hat Halby Wallace, der Produzent, eine riesige Rolle gespielt dabei, auch im kreativen Prozess, weil das gehört auch zum Studiosystem, dass die Geldgeber auch die Kreativen sind. Ja, hat sich ja auch geändert so irgendwann. Als sie nicht mehr kreativ waren oder was? Es ist eine ganze ordentliche Portion Warner-Brüder Antifaschismus mit drin. Die waren wirklich ganz, ganz große Gegner für den Nazis zu der Zeit. Ja, die einzigen eigentlich in Good Old Hollywood, die von Anfang an gesagt haben, nee, mit dem Hitler wollen wir nichts zu tun haben. Ja. Wir machen alles, um zu zeigen, warum das ein schrecklicher Mensch ist. Ja, total gut. Nur um den Regisseur wenigstens einmal noch zu sagen, Michael Curtis. Wir werden viel über diese Leute reden müssen. Absolut. Ich würde aber kurz einmal wenigstens in den Film einführen, damit ihr wisst, worum es geht, weil ihr den Film nicht gerade gestern gesehen habt. Oder vielleicht habt ihr ihn gerade gestern gesehen, dann könnt ihr eine halbe Minute vorspulen. Ich habe nicht viel zu sagen. Dezember 1941. Casablanca in Nordafrika ist eine Stadt der Hoffnung für Flüchtlinge des Nazi-Regimes und des Zweiten Weltkriegs geworden. Allerdings ist Casablanca zu der Zeit französische Kolonie. Und der lange Arm des Dritten Reiches streckt sich bis hier, um ungeliebte Kritiker loszuwerden. Viktor Laszlo ist einer dieser flüchtigen Kritiker, der versucht, über Casablanca ein Visum nach Amerika zu bekommen. Blöderweise hängt das vom Liebeskummer des Barbesitzers Rick ab, der mit Viktors Frau eine Affäre in Paris hatte, als diese dachte, Viktor sei tot. Erst als Ilsa und Rick wieder alte Gefühle aufwärmen, kann Rick über seinen enttäuschten Schatten springen und verhilft Viktor und Ilsa zu Visa. Wie sagt man das? Visa. Ich hab den Visa. Okay. Nein, Visa. Visum ist Singular, Visa ist Plural. Visa. Ist es also die Heldengeschichte von Viktor Laszlo? Strangely enough, no. Der steht oft nur steif und moralisch integer in der Gegend rum. Es geht um die heiße Liebe zwischen dem Proto-Emo Rick und der schicksalsergebenen Ilsa, ums Verlassenwerden, um Exil und Heimatlosigkeit und um den Konflikt zwischen individuellem Glück und moralischer Verantwortung. Und natürlich darum, fassungslos auf Ingrid Bergmanns Schauspielkunst zu starren und ihrer Ausstrahlung zu verfallen. Chlor, worum geht's denn für dich beim Gucken des Films? Ach, vielleicht würden wir doch ein bisschen streiten heute. Wieso? Ich finde, der Heldenmut von Viktor Laszlo spielt eine ganz große Rolle in diesem Film. Und ich finde, Viktor Laszlo steht auch nicht nur dumm in der Gegend rum oder moralisch, wie moralisierend hast du gesagt, in der Gegend rum? Nein, einfach moralisch integer. Moralisch integer. Ich finde, Viktor Laszlo, und das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, ist eine ganz wichtige Rolle in dem Film. Und es ist ganz wichtig, dass wir Viktor Laszlo von Anfang an auch als diese strahlende Heldenfigur wahrnehmen, die mit nur ganz wenigen Gesten und wenigen Worten unglaublich viel erreichen kann. Deswegen, weiß nicht. Also ich würde Viktor Laszlos Rolle in diesem Film und auch für das Gelingen dieses Films nicht unterschätzen. Nein, um Gottes Willen. Es ist ja eher so, dass ich der Meinung bin, dass man dem vielleicht noch ein kleines bisschen mehr fette Vorschub geben können, aber es ist ja trotzdem da. Sonst hätte ich es nicht aufschreiben können. Ja. Also ich finde es schon wichtig und die Entscheidung ist gut. Mein Text klang ein bisschen zynischer, als er gemeint war. Aber was du auf jeden Fall getroffen hast, wie dieser Film zwischen den verschiedenen Stimmungen und auch zwischen den verschiedenen Genres schwankt und hin und her balanciert. Wir haben natürlich die große Liebesgeschichte, die das Zentrum des Films ist, wirklich das zentrale Moment des Films ist. Ja. Aber genauso haben wir die politische Geschichte von zum einen vom besetzten Frankreich und von denen, die korrupt erscheinen und sich dann doch gegen diese Besetzung auflehnen. Ja. Wir haben die politische Heldengeschichte von einem Viktor Laszlo, der sich gegen die Nazis wehrt und der gegen die Nazis kämpft. Ja. Und wir haben ganz viel auch diese Geschichte der persönlichen Schicksale von Menschen, die gestrandet sind in diesem Französisch-Marokko, in diesem Casablanca und irgendwie versuchen da zu entkommen, die diesen Hoffnungshorizont Amerika haben und es teilweise schaffen, teilweise nicht schaffen. Ja. Und es ist extrem gut gelungen in diesem Film, obwohl so viele dran mitgearbeitet haben, diese verschiedenen Aspekte miteinander zu kombinieren. Ja, und das irgendwie in einen Guss zu bringen, ne? Du hast nicht das Gefühl, dass 20 verschiedene Autoren gezogen haben. Und die haben gezerrt an verschiedenen Seiten. Wirklich, die haben sich nicht immer gefreut, miteinander arbeiten zu müssen. Die haben nicht miteinander gearbeitet. Das die Epsteins und Howard Koch, die eine Zeit lang parallel an diesem Skript rumgeschrieben haben, haben nicht zusammengearbeitet. Die saßen in verschiedenen Räumen und haben sich nicht angeguckt. Also Epsteins kamen zuerst, ne? Die beiden, sind das Brüder? Ich habe gar nicht mehr genauer geschaut. Ja, es sind Zwillingsbrüder sogar. Und die auch wirklich große Autoren, die viel gemacht haben in diesem Studiosystem und die deswegen von Frank Capra 1942 angeheuert wurden, weil der hat gesagt, wir drehen da was ziemlich Wichtiges, nämlich diese Why We Fight Series, die Amerikaner davon überzeugen soll, dass die Nazis ziemlich schlimm sind. Ja, und um den Schritt nochmal einen Schritt zurück zu machen, es gab ja ein Theaterstück, das hieß Everybody Comes to Rick. Ja. Und dieses Ding wurde nicht wirklich produziert. Es gab jemanden, der das so ein bisschen, also ein paar Sachen davon erlebt hat und der die Stimmung aufgreifen wollte und daraus ein Theaterstück gemacht hat, aber nie produziert wurde. Ja. Und dann kam das eben in die Hände von Irene Diamond, genau, die bei Warner Brothers gearbeitet hat, die dieses Skript gelesen hat. Lustigerweise einen Tag nach Pearl Harbor offensichtlich. Ja, lustigerweise. Also richtig lustig ist das nicht. Aber es ist auf jeden Fall spannend, weil es gibt ein Vor- und nach Pearl Harbor, auch was die Haltung der Amerikaner und der amerikanischen Öffentlichkeit zum Nationalsozialismus betrifft. Ja. Weil vor Pearl Harbor gab es so Leute wie Charles Chaplin, die versucht haben, einen Film wie der große Diktator in die Kinos zu bringen, wo die Leute gesagt haben, nee, das kannst du nicht machen, das ist ein Anti-Nazi-Film, das sind unsere Freunde. Genau. Gemeinsam gegen den Kommunismus, yay! Und sobald es auf Own Soil war, ging es dann los. Und dann hieß es, da müssen wir irgendwas machen, da müssen wir dagegen gehen. Und Irene Diamond hat das Skript gelesen und hat dann Hall D. Wallace, unseren Produzenten, ganz wichtige Person für den Film, sowohl finanziell als auch kreativ, hat ihm das in die Hand gedrückt und hat gesagt, Alter, das müssen wir machen. Und die Warners, die finden das bestimmt auch geil, die hassen nämlich die Nazis. Genau, ja. Ja, es ist gut. Und die Epstein-Brüder waren ja diejenigen, die total bekannt waren für diese sehr witzigen, schnellen, sehr hintersinnigen Dialoge. Ja. Also nicht unbedingt, eher für Screwball. Weniger für die Romantik, die auch in diesem Film wahnsinnig stark zu spüren ist. Und auch weniger für die politische Note, die in dem Film auch ganz stark zu spüren ist. Du weißt schon, du merkst schon, ich gehe auch die anderen Figuren noch mit hin, die dazugekommen sind. Sie waren die für die One-Liner. Sie waren für die witzigen, schnellen, schlagfertigen Texte. Nicht mal unbedingt sowas zum lauten Lachen, sondern auch einfach was, wo du mit der Zunge schnallst, weil es so ein gelungener Dialog ist. Ja. Und es wird auch oft gemutmaßt, dass sie die sind, die den Humor reingebracht haben und die Schlagfertigkeit. Und dass dann Howard Koch, der nämlich dann angeheuert wurde als die Epsteins für Frank Capra, übrigens auch ein Regisseur, über den wir schon gesprochen haben. Ja. Großer amerikanischer Regisseur. Wir haben in einer unserer Weihnachtsepisoden über Ist das Leben nicht schön gesprochen. Toller Film. Du warst am Ende gar nicht so überzeugt wie ich. Großer Weihnachtskitsch. Ganz großer amerikanischer Weihnachtskitsch. Für den haben die dann in Washington diese Why We Fight Sachen geschrieben und waren raus. Und dann wurde Howard Koch angeheuert. Und der war offensichtlich vor allem für das Drama, für das große Drama verantwortlich. Und nicht mal so die Romantik, sondern vor allem für Melodramatisches. Menschen wollen überleben, sind in Casablanca gestrandet, versuchen Visum zu kriegen. Also auch die politische Note halt stark mit drin. Und er hat irgendwie 30, 40 Seiten geschrieben, ne? Ja. Also nicht wenig. Der hat richtig viel geschrieben. Und davon ist aber nicht mehr so viel übrig geblieben, wenn man den Epsteins glaubt, die nämlich der Meinung sind, dass der größte Teil von ihnen übrig geblieben ist. Während Howard Koch wiederum sagt, nein, von mir ist ja der große Block sowieso und so und das und toll und so. Ah. So viele Egos in Hollywood unterwegs. Ja, die Epsteins haben das 10-fache von dem verdient, Howard Koch gekriegt hat. Schade, so traurig. Aber Howard Koch hat wenigstens einen Credit bekommen. Immerhin. Während andere keinen Credit bekommen haben, die da mit beteiligt waren. Wir haben Casey Robinson als uncredited Supervisor? Nee. Ja, Spin-Doktor? Eher als Schmonzettenschreiberling. Es ist der die Romantik ins Spiel gebracht hat. Ganz eindeutig. Der hat die Szenen geschrieben, in denen sich Ilsa und Rick im Café unterhalten. Also wo wirklich nochmal aufgewärmt wird, was früher passiert ist. Mhm. Und dann vor allem auch die Rückblende nach Paris. Die gehen ganz weit auf ihn zurück. Die im Zentrum des Films stehen. Und die ich ganz großartig finde, muss ich sagen. Ich weiß, da bist du vielleicht nicht unbedingt der große Fan von, aber ich habe mir die angeschaut und gedacht, ich habe die ganz anders Erinnerung. Ich finde die viel besser, als ich erwartet habe. Die haben so eine Erinnerungsdurchlässigkeit, die Filme sonst nicht so treffen bei Erinnerungssequenzen. Die finde ich sehr, sehr gut. Es ist ganz wichtig, dass die drin sind. Wir brauchen den Paris-Rückblick, definitiv. Der ist im Theaterstück nicht drin. Ja. Also das haben sie wirklich hinzugefügt. Wir müssen sehen, dass Rick ein anderer Mensch war und das sehen wir in diesem Rückblick. Also auch Kudos zu Humphrey Bogart, der keine dramatischen Rollen gespielt hat davor, oder nicht viel, der vor allem Nebenrollendarsteller war und erst so Anfang der 40er auch mal ein paar Hauptrollen gespielt hat. Aber wobei man sagen muss, 30 Filme ungefähr vorher, ne? Ja, aber wir befinden uns auch im guten alten Studio Hollywood, wo 50 Filme von einem Studio im Jahr gemacht werden. auf jeden Fall der und die Hardboiled-Sache, ne? Hat er den Malteser Falken gemacht, über den wir auch geredet haben, war ja Hardboiled Detective, das war eine seiner ersten Hauptrollen. Hauptrolle. Und davor war ja eher Nebenrollen und eher Gangster-Killer- düsterer Mann im Hintergrund. Ja. Und hier zeigt er sein Talent fürs Melodramatische und ganz wesentlich ist unter anderem, dass wir sehen, wie unterschiedlich dieser Rick in der Vergangenheit in Paris ist zu dem Rick, den wir im Café sehen, der doch ganz viele Reminiszenzen an seine Detektivrollen hat, nämlich der Zyniker, der Typ, der sich für nichts einsetzt, der die ganze Zeit stolz drauf ist, wie unabhängig er ist, der mit Frauen umgeht, als ob sie der letzte Dreck wären, etc. pp. Genau. Und da habe ich ihn fast nicht erkannt. Krass. Ich war so geplättet davon, wie anders dieser Mensch plötzlich war. Allein wenn er lacht. Der nur einmal lacht und die Sonne geht auf. Mann, Humphrey Bogart, warum hast du nie so viel gelacht in deinen Rollen? Das sieht großartig aus. Ist es die Maske, die ihn viel jünger erscheinen lässt? Ist es sein Schauspiel? Ist es eine Mischung aus beiden? Es ist eine Mischung aus beiden natürlich. Und natürlich auch der Ausleuchtung, Kamera, macht viel, kommt viel zusammen. Aber ich finde, dass er als Schauspieler einfach auch viel davon trägt. Das habe ich ihm fast nicht zugemutet, muss ich sagen. Wir haben halt in diesen Paris-Rückblenden ganz oft diese Weichzeichner-Atmosphäre. Ja, total. Und wir haben so volle Kanne diese typischen Romantik klassischen Filmklischees, ne? Wir haben diese Autofahrt mit dem Screen im Hintergrund, wo keiner auf die Straße guckt. Und du denkst nur, ihr fahrt gerade in euren Tod. Ihr habt Angst vor den Nazis, ihr solltet Angst vor Humphreys Art, Auto zu fahren haben. Und dann, also die sind schon sehr cheesy, diese Rückblenden, ne? Die im Café sitzen und sich die Liebe schwören. Aber komm, dafür sind doch die 40er da, oder nicht? Ich weiß nicht. Das Liebesmelodram aus den 40ern ist ein völlig unterschätztes Genre. Ich find's großartig. Und dann dieses im Regen stehen, wenn man sitzen gelassen wurde. Genau, und der Regen wischt die Tinte von dem Blatt weg, das du liest von dem Abschiedsbrief. Ja. Und davor hat die Frau gesagt, küss mich, als wäre es das letzte Mal. Und du hast nichts mitbekommen. Wie krass, Mann. Sie gibt so viele Signale vorher. So was von rotes Signal, wenn eine Frau zu dir sagt, küss mich, als wäre es das letzte Mal. Moment. Ich möchte kurz darüber reden. Aber ich habe es jetzt gerade nochmal geguckt, kurz bevor du gekommen bist. Diese Szene, sie sagt kurz vorher etwas über den Krieg und wie schlimm das alles ist und so und leitet das ein kleines bisschen für ihn her, ne? So dieses, wer weiß, ob du morgen festgenommen wirst oder was und wenn sie uns trennen, dann küss mich jetzt, als wäre es das letzte Mal, so ungefähr in diese Richtung. Aber trotzdem, es ist sehr eindeutig, was sie da spielt. Es ist halt auch dieser Abend, an dem sie offensichtlich irgendwann im Laufe des Tages erfahren hat, dass ihr Mann noch lebt. Ja, genau. Und sie verhält sich ja die ganze Zeit so ein bisschen komisch, ne? Sie ist die ganze Zeit so, und mal schauen. Ja. Es ist, also ich meine, wir wissen es, weil wir weil wir einfach das Wissen haben, aber es ist schon ein bisschen verräterisch, wie sie sich verhält die ganze Zeit. Und er ist aber auch im Gegensatz so geschrieben, dass er wirklich sehr auf die Nuss irgendwie so, und vielleicht kann uns der Schaffner noch trauen. Was? Kannst du nicht wenigstens ein paar Stunden warten, bis ihr in Amerika seid? Das gibt's ja wohl nicht. Wie lange kennen sie sich? Wird es erwähnt? Wie lange sie in Paris zusammen sind? Nee, aber das Gefühl ist ja, dass es vielleicht so 2 Wochen sind. Es ist kurz, ne? So vom Gefühl her schon, ja. Und diese Kürze ist, glaube ich, ganz spannend, wenn wir nachher auch über die Romanze von Ilsa mit ihm und mit Rick und über die Ehe von ihr mit Victor reden und darüber auch die Frage, die natürlich über diesem Film schwebt, wie sehr liebt sie Rick noch? Ja, und der Film legt uns ja sehr nahe, dass sie Rick deutlich mehr liebt als Victor. Ja. Was ich nicht glaube. Genau, darüber müssen wir mal reden, aber das machen wir später. Aber der Film will uns, glaube ich, auch wenn dein Film nichts will, auf diese Fährte locken, dass wir sehen, sie ist total verliebt in ihn, aber Victor zuliebe gibt sie diese Liebe auf und sie opfert etwas, er opfert etwas und die Guten haben gewonnen. Ja, aber das machen wir, da müssen wir nochmal genauer reingehen dann. Wollen wir mal anfangen, weil tatsächlich, es dauert ja, bis wir unsere Protagonisten erzählt bekommen. Es dauert richtig lang, bis wir Rick zum ersten Mal sehen. Ja, das stimmt. Der wird halt wie so ikonisiert, ne? Aufgebaut. Ja. Alle reden über ihn. Jeder weiß schon, wer er ist. Und selbst der Nazi sagt schon, ja, ich habe in Deutschland schon von Rick gehört. Alle haben von Rick gehört. Und ganz, ganz früh sehen wir ja diesen Shot von dem Flugzeug. Ja. Diese Szene, wo wir ein Paar sehen, das darauf wartet, nach Amerika zu können und sagt, vielleicht sind wir morgen auch in dem Flugzeug. Ja. Und dann fliegt das Flugzeug über Ricks Café. Das ist so dieser Establishing-Shot, wo wir wissen, okay, das ist eine ikonische Figur in diesem Casablanca. Ja. Ein mächtiger Mensch. Und dann werden wir aber zuerst mit den Bösewichten konfrontiert. Die wichtigen Rollen, die wir zuerst kennenlernen, sind unsere Bösewichte, nämlich Major Strasser und Kapitän Louis Renault, die Major Strasser von Konrad Veidt gespielt. Der auch Flüchtling war, ne? Darüber müssen wir auch reden. Der ist ja auch geflüchtet vor den Nazis. Und zwar relativ früh. Das war jemand, einer der ersten, und zwar 1934, als der Krieg noch weit weg war. Ja. Was auch daran liegt, dass er zum einen eine Jüdin geheiratet hat und zum anderen, dass er einfach die Nazis gehasst hat, als sie an die Macht kamen. Ja. Und die Nazis mochten ihn, vor allem Josef Goebbels. Echt, ja? Der hat nämlich gesagt, ey, pass auf, das kriegen wir alles hin. Ja. Ne, unser, wer Jude ist, bestimme ich Goebbels. Mhm. Wenn du hier bleibst, kriegt deine Frau einen Nachia-Nachweis, alles wird gut. Meine Güte. Und Konrad hat gesagt, Arschlecken ist nach England und hat da den Film Jud Süß gedreht. Und zwar nicht den Jud Süß, nicht den Propagandafilm von den Deutschen, sondern den Jud Süß, der eine Verfilmung war von Leon Feuchtwanger, der sich eher kritisch mit Antisemitismus beschäftigt. Ja. Und dann haben die Nazis gesagt, ach so, wenn du Hardball spielst, so das können wir auch. Mhm. Und du bleibst jetzt hier, du bist jetzt festgenommen und haben ihn unter Hausarrest gestellt. Mhm. Und das war sein Moment, wo er gesagt hat, okay, jetzt aber wirklich Arschlecken. Ja, genau. Und dann aus Deutschland raus ist. Ja. Es gab die Angst, die reelle Angst, dass die Nazis ihn umbringen könnten, weil er ein wirklich wichtiger Mensch war. Konrad Veidt hatte in den großen Stummfilmen gespielt, ne? Der war in Caligari. Ja. Und das war eine wichtige Person, und wenn die sich zu Beginn der Machtergreifung gegen die Nazis stellt, dann bedeutet das was. Dann hat das eine Öffentlichkeitswirksamkeit. Genau. Und deswegen gab es die Angst, dass sie ihn umbringen wollen, und dann ist er abgehauen nach Amerika, wo er sehr oft Nazis gespielt hat und gemeint hat, na, mit Nazis kenne ich mich aus. Scheiße. Ja, aber das dürfen ja nun eigentlich, jeder Deutsche darf irgendwann mal einen Nazi spielen, habe ich so das Gefühl. Na toll. Aber er ist ja nicht der einzige Schauspieler, der Deutscher war oder der Österreicher oder aus dem deutschsprachigen Raum oder eben aus einem Raum, der besetzt wurde von den Nazis, geflüchtet ist und in diesem Film auftaucht. Im Grunde haben wir nur 3 Amerikaner in diesem Film. Wir haben 35 Nationen vertreten. Wahnsinn. Wir haben alles, das ganze Potpourri an Emigranten aus Deutschland und aus Europa, das dann ja zu dem Zeitpunkt deutlich weiter von den Nazis besetzt war als noch davor. Ja, das müssen wir einmal sagen, ne? 1942. Ja. Versuch das mal zu sortieren im Kopf, wo wer war 1942. Das war nicht gerade das Leichteste, dann so einen Film zu machen, ne? Wie auch Chaplin 1939 den großen Diktator gemacht hat und 1942 dann in einer ernsten Lage diesen Film zu machen, ist schon auch krass. Ja, auf jeden Fall. Und sie haben es als reine Studioproduktion gemacht, ne? Es wurde fast alles im Studio gedreht. Ja. Es gibt wohl diese Aufnahmen vom Flugzeug, die außerhalb gemacht wurden, und so ein bisschen Paris-Gedöns, glaube ich, haben sie außerhalb gedreht. Na, um den Hintergrund machen genau, zu können. Genau. Ne? Das Tor nicht, halt. Nicht Bogi und Ingri? Egal, nicht unser Liebespaar, sondern genau die Außenszenen, einfach die Atmosphäre. Und ansonsten wurde das alles komplett im Studio gedreht. Ja. Und dann hatten sie diese wirklich bunte Mischung aus Menschen aus Ungarn, Tschechien, Deutschland, Ingrid Bergman kam aus Schweden, die war schon ein bisschen länger in den USA. Ja, die hat gerade ihren Durchbruch in Hollywood versucht oder gerade geschafft, ich bin mir nicht ganz gerade sicher. Gerade geschafft, die war von einem ziemlich berühmten Produzenten nach Hollywood geschnappt worden, und zwar David O. Selznick. Ah. Das war der Typ, der die Europäer in die USA einführt hat und gesagt hat, du arbeitest jetzt für uns. der berühmteste Name neben Ingrid Bergman, mit dem er es gemacht hat, ist Alfred Hitchcock. Und der hat mit dem er auch Probleme hatte. Mit dem er auch. Und viele hatten mit ihm Probleme, und Ingrid Bergman dann nämlich auch ein bisschen. Ne? Ja. Ja. Der hat die Leute nach Hollywood geholt und hat sie unter seine Fittiche genommen und hat die quasi an die Studios verkauft. Mit dem Ergebnis, dass er viel Geld gekriegt hat. Also wenn wir uns anschauen, was Ingrid Bergman für diesen Film gekriegt hat und was David O. Selznick davon das ist gekriegt so krass, hat. Oder? Oh Mann, ich habe die Zahlen nicht da. Hast du die Zahlen da? Ich such's gerade. Oh Mann, weil das war wirklich so ein What-the-fuck-Moment bei mir. 120 Millionen Dollar haben sie zusammen dafür gekriegt, dass sie in dem Film mitspielt. Ein Viertel davon bekam sie. Der hat 80 Millionen dafür gekriegt, dass sie. Nee, warte. Millionen ist ein bisschen viel, oder? 100.000? 120 Millionen. 120 Millionen haben sie gekriegt. Sie hat ein Viertel davon gekriegt, was 30 Millionen sind. Er hat 90 Millionen gekriegt dafür. Millionen? Also dann inflationsbereinigt oder was? Weil Millionen damals wäre ein bisschen seltsam. Nee, Quatsch, 120.000, ja. 120.000, genau. 90.000 hat er gekriegt, sie hat ein Viertel gekriegt. Er war der Typ, der unter anderem auch Gone with the Wind gemacht hat. War einfach ein großer Typ. Das war der Hitchcock nach Hollywood gebracht hat, und sein Ding war halt einfach, der hat gesagt, du kommst nach Hollywood, ich bring dich groß raus in Hollywood, aber deine Seele gehört mir. Und dann hat sie, also es gab ja auch noch mehr Teil dieses Agreements, ne? Sie haben ja auch noch einen anderen Schauspieler ausgetauscht. Also sie ist zu ihnen gekommen und sie haben jemanden ausgeliehen dahin. Und trotzdem ist noch so viel Geld geflossen. Das ist schon, was für ein krasser Typ. Und genau, Ingrid Bergman kam aus Schweden. Und dann haben wir Claude Rain, der den Renault spielt, der aus Frankreich kam. Ja. Der auch seit den 30ern schon für die Warner-Brüder gearbeitet hat. Und der ein richtig großer Star war als Bösewicht. Der hat in den ganzen alten Mantel- und Degenfilmen hat der die Bösewichte gespielt, weil der so eine, man sieht's, er hat so eine absolut schmierige Art, man liebt es, ihn zu hassen. Ja. Es ist ein toller Schurke. In diesem Film sogar eigentlich zu sympathisch dafür. Er hat öfter so die wirklich fiesen Schurken gespielt. Hier hat er eher eine sympathische Schurkenrolle. Ja, genau. Aber er ist der Schurkentyp durch und durch. Ja. Und wer es nicht verpasst hat, Peter Lorre, der am Anfang Help me, Rick! Wir haben über M, eine Stadt sucht einen Mörder, gesprochen, wo er die Hauptrolle spielt, so eindrucksvoll die Rolle spielt. Und hier auch wieder, also er hat ja immer so ein kleines bisschen Gesichtsfasching am Laufen. Ja. Ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht, sagen wir so. Aber er spielt wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Was für ein wahnsinnig guter Schauspieler. Auch jemand, der geflohen ist. Ja. Der auch Anfang der 30er. Ich glaube aus Österreich, oder? Genau, er kam aus Österreich, war in Deutschland dann, hat in Deutschland Filme gedreht. Ja, genau. Und als die Nazis in Deutschland an die Macht kamen, ist er erstmal nach Österreich abgehauen. Mhm. Und dann später weitergeflohen, weil die Nazis mochten ihn nicht. Ja. Und auf Gegenseitigkeit, er mochte die Nazis halt auch nicht. Unter anderem wurde der Film M, eine Stadt sucht einen Mörder, bei den Nazis verboten. Mhm. Und es wurde ein Ausschnitt aus M genommen und in dem Film Der ewige Jude gezeigt, in diesem schrecklichen Propagandafilm von den Nazis. Hm. Und sie wollten zeigen, wie die Juden die Moral verdrehen, indem sie in diesem Film M den Mörder, den Täter als ein Opfer darstellen. Hm. Und Peter Lorre quasi als Sinnbild dafür, wie ein Täter zum Opfer gemacht wird von den bösen Juden. Ach, Alter. Film nicht verstanden. Er ist hier echt nicht viel zu sehen, ne? Er hat nur eine kleine Rolle. Und ich finde es so schade. Und ich bin so traurig, wie Rick daneben steht und sagt, tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Und dann wird er abgeführt. Und ich denke, nein, Peter, bleib hier. Ich will weiter deine Rolle genießen. Er spielt diesen Visa-Händler, der sich halt irgendwie durchschlägt mit illegalen Geschäften, der Leuten hilft, nach Amerika zu kommen für einen entsprechenden Salär. Ja, aber auch einen sehr hohen anscheinend. Ja. Vor allem, weil er jetzt auch ein bisschen arg seltsam angibt bei Rick, ne? Hier, ich habe diese Papers hier und die werden mich so reich machen wie nie zuvor. Und man denkt, ach komm. Und eine Stärke von dem Film ist, dass er ganz viele von diesen Rollen hat, bei denen man denkt, oh, von dieser Person will ich mehr sehen. Ja, total. Karl, der bei Rick angestellt ist, der nicht Barmann, sondern der Kellner. Der Kellner. Was für eine gute Seele von einem Mensch. Ja, auch deutscher Flüchtling, ne, im Grunde. Ja, ich glaube, ursprünglich kommt er auch aus, Moment, ich muss kurz gucken, aus Österreich-Ungarn. Okay. Und da hat er gearbeitet und er ist auch wie viele ist er in die USA geflohen, als die Nazis an die Macht kommen. Ja. Ungarn tatsächlich ursprünglich. Ah, okay. Großartiger Schauspieler. Essi Sakal. Man will alles über diesen Menschen wissen, oder? So toll. Und diese Rolle ist so süß. Ja, aber so klein. Ja, aber dieser Moment, wenn Rick den Ungarn das Geld gewinnen lässt beim Roulette, dann haben wir ihn, haben wir Karl, wie er da kommt kurz von der Seite und lächelt und sich darüber freut, dass Rick sein Herz zeigt und ihn dann auch zum Drink einladen will. Voll schön. Was für eine tolle Rolle. Der Moment, wo der Taschendieb an ihn ranstößt. Fantastisch. Und er einmal schnell, oh mein Gott, habe ich noch alles, habe ich noch alles. Und wir merken ja auch, er hat's faustig hinter den Ohren. Ne? Ja. Er wird irgendwann gefragt, ist das rigged, this place? Oder ist dieses quasi, es geht hier alles mit rechten Dingen zu? Also ja, natürlich, auf jeden Fall. Auch eine Seele dieses Cafés, habe ich so das Gefühl. Und eine sehr loyale Seele dieses Cafés. Und ich glaube, dass die Sympathie, die wir Rick irgendwann gegenüber haben, vor allem auch getragen wird von der Umgebung, die alle loyal ihm gegenüber sind. Ja. Weil er offensichtlich eine gute Seele ist, aber wir sehen es nicht. Ja. Aber alle anderen drumherum glauben das, also glauben wir das auch. Und spätestens dann gegen Ende, wenn er sein Café an seinen Konkurrenten / Freund Ferrari verkauft, erfahren wir auch wirklich, dass die Loyalität auf Beidseitigkeit beruht, weil er sagt, ich will das auf jeden Fall, dass es meinen MitarbeiterInnen gut geht, dass die weiter ihr Geld kriegen, dass die weiter angestellt sind. Ich will, dass das hier festgehalten wird, sonst passiert hier gar nichts. Ja. Naja, es ist ja aber auch nicht nur die Loyalität der Leute drumherum, die mir Rick verkaufen, sondern es wird ja auch wirklich oft gesagt oder impliziert, dass er mal Ideale hatte. Ja. Und vielleicht einmal zu viel. Es ist wirklich, ja. Es wird mir um die Ohren gehauen. Absolut. Und es wird uns auch als kleines Mysterium erzählt. Ne? Wir erfahren, Rick hat offensichtlich für die Spanier gekämpft, im Spanischen Bürgerkrieg, für die Republik. Er hat immer für die Außenseiter gekämpft. Mhm. Der Strasser sagt es. Ne? Es gibt da, ich sehe da irgendwie so eine Konstante in deiner Arbeit. Ja. Und Rick sagt, nee, ich habe das immer für Geld gemacht. Er sagt, aber Moment, du warst immer auf der Seite von den Außenseitern. Mhm. Wie kann das sein? Und natürlich fragen wir uns, okay, was ist mit diesem Rick passiert? Weil dieser Rick, den wir hier erleben, der hat zumindest politisch gesehen gar keine Ideale. Ja, also zumindest, was wir sehen, was wir gesagt bekommen von ihm. Genau, wie er etabliert wird. Und dann gibt es ja diese Szene mit Peter Lorre, der festgenommen wird. Mhm. Rick sagt, I stick my neck out for nobody. Genau. Und es wird mehrmals gesagt, du bist ein Zyniker. Wir sehen ja auch, dass er mit dem Kollaboreur-Polizist Louis Renault irgendwie so eine Art Hassliebe, Freundschaft hat, wie auch immer. Auf jeden Fall mit dem zusammenarbeitet. Eine Hand wäscht die andere. Sie wetten um das Schicksal von Menschen. Ja. Sie wetten ganz schön viel Geld um das Schicksal von Menschen. Ja, das ganze Ding da hinten. Das ist eine süße Szene, wie er sagt, ich helfe dir mit deinen Geschäften da. Und er sagt, ja, deswegen lasse ich dich überhaupt gewähren mit deinem Glücksspiel hier. Und Rick sagt dann, naja, und weil wir dich immer gewinnen lassen. Und er so, ja, das ist auch ein Teil der ganzen Sache. Ich bin schockiert zu sehen, dass hier Glücksspiel stattfindet. Das ist so gut. Ihr gewinnt, Sir. Oh, danke. Das ist so eine tolle Szene. Das ist ein bisschen comic-like. Es gibt nicht wenige lustige Momente in diesem Film. Ne? Gerade diese Dynamik zwischen Rick und zwischen Renault. Und deswegen ist Renault auch ein Schurke, den wir total lieben. Ja, total. Das sind echt viele witzige Momente, die auch echt gutes Timing haben. Ja, und wenn wir über ihn reden, müssen wir noch über die kleinen Gay-Untertöne reden, die da kommen. Aber das hat viel mit dem Ende zu tun. Da würde ich gerne mit dir reden. Oh, shit, du willst eine Gay-Romance zwischen Rick und Renault? Ich bin voll dabei. Also ich halte es für kompletten Bullshit, aber ich bin voll dabei. Ich freue mich da sehr drüber. Was ist denn mit Sam? Weil Sam sollte ursprünglich von einer Frau gespielt werden. Ey, echt? Von einer Lounge-Sängerin, von einer schwarzen Lounge-Sängerin. Wusste ich gar nicht. Das haben sie nicht gemacht, weil sie gesagt haben, das könnte eine interracial Relationship andeuten. Das können wir nicht machen. Nicht im Hollywood der frühen 40er Jahre. Das stimmt. Wir sind voll im Haze-Code Hollywood. Ja, deswegen gibt es ja auch einige Entscheidungen, die ich total für richtig halte in dem Film. Ja. Storytechnisch. Aber diese Vorstellung, dass Ilsa mit Rick zusammen enden könnte am Schluss, ist auch undenkbar. Wir sind im Haze-Code Hollywood. Ja, Ilsa ja. ist verheiratet. Die wird ihren Mann nicht verlassen. Ja. Und deswegen hat man auch überlegt, ob Laszlo sterben muss, damit genau. die zusammenkommen können. Wir befinden uns in einer anderen Zeit, deswegen denken wir nicht mehr so. Aber ich glaube, wenn du diesen Film Anfang der 40er gesehen hast, warst du voll gespoilert, weil du einfach wusstest, wie Hollywood funktioniert. Der Hund überlebt. Ja, genau. Und die verheiratete Frau wird niemals außerehelichen Sex haben. Ja, ja. Zumindest wenn sie glaubt, dass sie nicht mehr verheiratet ist, weil der Mann tot ist. Ja, und selbst da ist der Sex ja maximal angedeutet. Ja, auch ja. schon so an der Grenze. aber vor allem wird sie nicht ihren Mann verlassen für so einen Typen. Nein, das darf sie nicht. Genau, Sam sollte ursprünglich von einer Frau gespielt werden. Mhm. Das war der Grund, dass es dann doch ein Mann wurde. Und zwar wurde es... Also um das kurz zu sagen, Sam ist derjenige, der am Klavier sitzt im Rick's Café und die Leute unterhält und ein bisschen Hintergrundmusik liefert, aber eben auch eine größere Figur ist als nur das. Gott sei Dank. Rick's bester Freund. Gespielt von Dooley Wilson, der kein Klavier spielen konnte. Er hat das ein bisschen sich beibringen lassen, so zu tun, als ob. Aber er wird oft gehandelt als derjenige, dem man es am meisten in einem Film ansieht, dass er nicht wirklich Klavier spielen kann. Aber ich muss sagen, es interessiert mich gar nicht. Ich sehe überhaupt nicht, ob der Klavier spielen kann oder nicht. Übrigens, es gibt Tee, Plor. Möchtest du Tee? Oh ja, sehr gerne. Das ist total cool. Danke dir. Hat sich von einem Freund zeigen lassen, mit dem er zusammen in einer Jazzband war. Da war nämlich er Drummer. Genau, da war er Drummer. The Red Devils hieß die Band. Und sein Mitmusiker, der ihm das gezeigt hat, Elliot Carpenter oder Gene Plummer, ich weiß jetzt gar nicht genau, einer von beiden, ich glaube beide haben da mitgearbeitet, auf jeden Fall, der hat dann auch das Klavier gespielt. Und wir hatten dann, wie nennt man das, Finger-Dubbing? Finger-Doubles. Finger-Double, er war nur Finger-Double und witzigerweise wollten sie dann auch seine Stimme nicht. Das war so krass, weil dieser eine Typ, wer war denn das? Einer der Produzenten, oder? Der Regisseur war das. Nee, Helby Wallace war es. Moment, es war nicht einer der Regisseure oder Produzenten. Der Musiker war auch dabei. Es war unser Filmmusiker, der das gesagt hat. War nur er das? Ich dachte, der hat gesagt, mehr. Dass die Stimme ihm nicht gefällt, dass er das nicht will. Er wollte auch den Song nicht. Genau, der war auch gegen Max Steiner. Der war auch gegen den Song As Time Goes By. Wollen wir jetzt über die Musik reden? Wir sind ganz schön hin und her. Ja, ich weiß, ich will noch über Sam reden kurz. Der wollte auch seine Stimme nicht, weil er gesagt hat, die ist zu kratzig, die klingt zu brüchig, die passt nicht, lass uns das auch dammen. Und das hat dann aber nicht funktioniert, weil der das machen sollte, irgendwie ausgefallen ist. Und dann haben auch es ging auch darum, dass Ilsa, also Ingrid Bergman, schon für den nächsten Film ihre Haare hat schneiden lassen. Ja. Und deswegen konnten sie die Szene nicht wiederholen. Ihre Haare waren kurz, stimmt, das war's. Ja. Und dann haben aber auch wohl Holby Wallace, der wie gesagt sehr großen Einfluss kreativ hatte, und Michael Curtis, der Regisseur, gesagt, nee, lass das mal drin. Eine sehr gute Entscheidung. Sowohl der Song ist großartig, als auch die Stimme von dem Typen ist großartig. Und er hat sich ein bisschen beschwert, weil er danach ständig gefragt wurde, diesen Song am Klavier zu spielen. Ja. Wenn er irgendwo in irgendeiner Bar war, wo ein Klavier stand, alle auf ihn eingestürmt. Spiel's noch einmal, Sam. Völlig falsches Zitat. Aber naja. Play it against Sam. Okay, jetzt müssen wir es kurz erwähnen. Ja. Ist das ein Mandela-Effekt? Es ist ja, natürlich. Hat vor allem auch was damit zu tun, dass Woody Allen das einfach so sehr eingebracht hat. Ne? Der Play it against Sam, der Film. Ich glaube auch ein Theaterstück, das er geschrieben hat. Ich glaube, darauf basiert der Film. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war ich großer Fan von diesem Film, ne? Play it against Sam. Ja. Yeah. Bis ich rausgefunden habe, was mit Woody Allen so ein bisschen, das vielleicht nicht ganz so der, naja, das große Vorbild, was er sein sollte, ist er dann doch nicht gewesen. Was ich nochmal online gelesen habe, es war, Casablanca war ein riesiger Hit, es war ein berühmter Film. Ja. Und was so berühmte Filme an sich haben, vor allem in der amerikanischen Popkultur, die werden unglaublich viel gemockt. Es gibt unglaublich viele Satire, Parodien. Stimmt, von den Marx Brothers allein. Und in diesen Parodien werden die Zitate natürlich aufgegriffen, aber nie 100%. Ja, okay. Und dass das auch eine ganz große Rolle gespielt hat. Und auch bei so Sachen wie Beam Me Up, Scotty. Stimmt. Oder Luke, I Am Your Father. Mm. Diese Verwirrungen sind, also zumindest war das die Theorie von dem Text, den ich gelesen habe, größtenteils darauf zurückzuführen, dass das Zeug einfach so irrsinnig oft in Comedy zitiert wurde. Okay. Und dass du das die Parodie öfter gehört hast als das Original. Ja. In dem Film wird nie Play It Against Sam gesagt. Ja. Spiel es, Sam. Spiel as time goes by. Play it once, Sam, for all time's sake. Ja. Es gibt so viele Sachen, Zitate aus diesem Film, ne, die auch in den Sprachgebrauch im Englischen vor allem gekommen sind, wir im Deutschen nicht so wahnsinnig viel, außer eine krasse Übersetzung. Ja. Darüber müssen wir auch reden. Ja. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Was ist das für eine Übersetzung von Here's Looking at You, Kid? Ich find's okay. Ich find's auch total in Ordnung und es ist ja auch in den Sprachgebrauch so ein bisschen eingezogen und funktioniert total für den Moment, aber es ist inhaltlich doch ein sehr großer Sprung. Komplett weg. Was ist dieses Here's Looking at You, Kid? Es gibt so viele Theorien darüber. Und es gibt einen Haufen Amis, die selbst nichts damit anfangen können. Die einfach heute, ne, vielleicht war das damals was anderes, aber heute fragen sich auch Amis oder Briten, was soll das? Was ist das für ein Satz? Der Satz ist einfach eigentlich ein Toast, ne? Ja. Here's to you. Ja. Ne? He's, here is looking at you, Kid, kann man noch dazu sagen oder auch nicht. Und anscheinend hat Bogart das am Set gesagt. Ja. Zu ihr. Zu Ingrid Bergman. Sie haben gepokert? Sie haben Poker gespielt, genau. Er hat ihr Poker beigebracht. Und Michael Curtis hat gesagt, das ist geil. Das nehmen wir. Und er sagt das jetzt echt viermal im Film. Ja, es ist krass. Krass. So ein wesentliches Zitat. Und es gibt teilweise in Amerika diese falsche Intonation, He's looking at you, Kid, mit einer christlichen Komponente. Ne? So Gott schaut auf dich herab. Da wird das Ganze einmal so durch den Glauben durchgedreht. Das habe ich voll lange gedacht. Ich habe echt lange geglaubt, dass es das ist. Ja. Würde auch passen. Das Schlimme ist ja, es passt alles. Es würde auch passen, I'm looking at you, Kid. Oder I'm seeing you, Kid. Das würde alles passen. Es ist halt, es ist tatsächlich inhaltlich vollkommen egal, was er sagt. Wichtig ist, dass er einen Moment mit ihr zusammen hat. Ja. Ja, genau. Eigentlich ist es ein austauschbarer Stand-in für ich bin da, du bist da, wir haben Spaß, guckt uns zu. Wir haben einen Moment zusammen, wo wir uns nur aufeinander konzentrieren. Ja, genau. The Usual Suspects. Also vielleicht, wenn wir bei den Zitaten... Stimmt, das ist ein ganz berühmtes Zitat. Roundup the Usual Suspects. Genau, von Renault. Dann haben wir natürlich nicht Play It Again Sam, sondern Play It Once Sam oder Play It Sam. Dann haben wir auf jeden Fall von allen Städten, von allen Cafés in dieser Welt, musst du sie ausgerechnet bei mir reinschneien. Dann haben wir, oh Gott, ich habe sie mal rot markiert, weil es waren wirklich auch Sachen, wo ich gar nicht mehr wusste, ach stimmt ja, das ist dieses starke Zitat ist aus diesem Film. If we stop breathing, we die. If we stop fighting our enemies, the world will die. Oh. Viktor Laszlo. Das habe ich gar nicht so präsent gehabt. Ich habe noch am Ende das Zitat im Kopf, ne? If you don't go to that plane, you will regret it. Maybe not today, not tomorrow, but someday you will. Und we will always have Paris. Ja. Oh. Und das habe ich tatsächlich selber übernommen. Das ist tatsächlich etwas, was ich ab und zu mal gesagt habe. Seit ich diesen Film kenne, und ich muss sagen, ich habe ihn sehr, sehr früh gesehen. Also ich war wirklich sehr jung. Okay, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, aber ich war sehr jung. Und ich habe dieses Zitat und ich schaue dir in die Augen, Kleines, und eben dieses andere. Das waren die Sachen, die ich übernommen habe. Es ist so geil, in den letzten 5 Minuten ist es einfach nur noch das Zitatfeuerwerk. Da sagt er nämlich, you will regret it. Er sagt, we will always have Paris. Dann kommt nochmal, here's looking at you, kid. Mhm. Dann kommt nochmal Renaud, der sagt, round up the usual suspects. Ja, genau. Und dann endet der ganze Shit mit Louis. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Und der letzte Satz, der war gar nicht im Skript. Nein. Den haben sie wirklich einen Monat später noch, als der Film so nackt endete, wo sie gedacht haben, irgendwie stimmt der letzte Satz nicht. Irgendwas gehört da anderes hin. Dann haben die den letzten Satz weggenommen, der da eigentlich war, und haben dann das da eingebaut. Ja. Gott sei Dank hat man seine Lippen nicht gesehen, sonst wäre es schwierig. Ja, stimmt. Was für eine schöne Endszene, ne? Was ein dieses toller Satz. Verschwinden, dieser Satz. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Gott sei Dank haben sie es getan. Aber wir waren bei Sam und wir waren bei der Musik und bei den Songs. Mhm. Und ich hatte natürlich auch dieses As Time Goes By im Kopf, weil ich wusste, das ist ein tolles Stück, das ist ein Stück, das ganz wesentlich ist, das ja auch immer wieder reinkommt in die Musik von Steiner. Mhm. Aber dann haben wir ja auch unglaublich viele andere tolle Songs drin, ne? Ah, jetzt gehen wir auf die Songs, ja. Ich muss mal hier auf meine Seite 5, glaube ich, ist das bei mir. Dooley Wilson darf noch mehr singen, er darf nämlich It Had To Be Using, das ist das Erste, was er spielt. Das ist schön, ja. Und das ist vor allem geil, weil das ist das erste Mal, wenn wir das Café erleben. Sam spielt eher so ein beschwingte Nummer. Ja. Und sie passt perfekt zu dieser Atmosphäre zwischen Schwarzmarkt, Flüchtlinge, alles komplett international, multikulturell. Und ein bisschen Exotismus. Exotismus und dann diese Party- und Hedonismus-Atmosphäre, ne? Ja. Dieses ja. verruchte Café, und wir sehen da hinten diesen Hinterraum, wo illegal Glücksspiel betrieben wird. Es ist toll aufgebaut. Ich finde die Physik dieses Raumes total gut. Absolut. Und sie haben ja nur 2 verwertet, ne? Die Studios existierten ja, und die haben irgendwelche anderen Sets umgebaut, die schon existierten. Und das ist einfach, es ist toll gemacht. Ich finde sie wirklich, wirklich einen guten Raum. Du verstehst den Raum sofort und du weißt, wo was stattfindet und was geht und was nicht geht. Es ist super. Und ich stehe total drauf, wenn Hays Code Hollywood verruchte Räume darstellt. Es ist einfach, es hat eine gewisse Naivität und Unschuld und gleichzeitig trotzdem diese verruchte Eleganz. Ja, ja, ja. Es ist eine geile Mischung. Ja. Vor allem ist es aber leider etwas, was ich so ja nie erleben kann. Ne? Ja. Es gibt das nicht. Es ist nur das Bild, was Hollywood einmal aufbaut von dieser verruchten Atmosphäre. Und seitdem versuchen wir mit 20er-Jahre-Partys und so weiter das irgendwie wieder herzustellen. Aber es ist nicht realistisch. Nein. Es stimmt ja nicht. Ja. Ja. Du darfst keine Zunge benutzen, wenn du küsst, ne? Ja. Das ist schwierig auch. Ja. Wenn du überlegst, du bist abends unterwegs, du feierst und so weiter. Und dann weißt du, du musst dich komplett wegdrehen von allen anderen, wenn du küsst. Du musst die Frau auch in einem, ich glaube, es waren 73 Grad Winkel? Ja, und sie muss sehr gepresst aussehen. Auf das jeden ist Fall. Wichtig. Und keine Zunge, ganz wichtig, keine Zunge. Und wenn du dich wieder löst von ihr, dann muss sie so ein bisschen wegziehen, sodass sie so ein bisschen nachfedert. Und sie muss auch ein bisschen benebelt aussehen, danach, als ob dein Kuss irgendeine Substanz enthalten würde. Ja. Wie oft ich das in meinem Leben erlebt habe, das willst du gar nicht wissen. Ich glaube, das lag eher an den Zwiebeln. Oh, fuck. Wir haben Who's Got Nothing. Ja. Was für ein tolles Stück. Ja, ganz, ganz tolles Stück. Und vor allem, weil sie es auch durchziehen. Sie singen ja nicht nur 2 Zeilen davon, sondern es ist ja richtig schön da. Toller Song. Und du hörst es und du hast einfach einen Ohrwurm davon. Wir haben dieses geile spanische Stück, hilf mir! Das weiß ich gerade nicht genau. Die Frau mit der Gitarre. Ja, aber ich weiß nicht, welches Stück das ist. Ihr seht live zu, wie wir durch unsere Aufzeichnungen scrollen. Ihr könnt es nicht sehen, aber wir sind verzweifelt auf der Suche nach der einen Information, die wir gerade nicht finden. Shine, Avalon, Perfida, Knock on Wood. Tango de la Rose. Ach so. Vor As Time Goes By mit Gitarre. Wunderschön, wenn Ilsa und Viktor zum ersten Mal ins Café kommen. Wobei mit Gitarre doch ein bisschen übertrieben ist. Sie streift sie mal zufälligerweise und es kommen vielleicht mal so 1-2 Töne aus der Gitarre. Ansonsten ist sie ja ziemlich auf den Gesang konzentriert. Und dann haben wir natürlich den besten Song von allen. Die beste Szene des Films. Die Wacht am Rhein. Nein, natürlich die Marseillaise. Also es ist so ein emotionales Ding. Es ist unglaublich. Alter. Weil auch der ganze Raum voll Leute ist, Schauspieler ist, die genau das gerade fühlen. wo alle Gefühle echt sind in diesem Film, wo man einfach spürt, dass diese Atmosphäre wirklich im Raum ist. Wir sehen Tränen, wir sehen Freude. Wir sehen echte Tränen. Und wir sehen den Sieg der Demokratie gegen den Faschismus. Ne? Wir haben die Nazis, die die Wacht am Rhein einstimmen. Mhm. Und dann ist dieser wirklich tolle Moment, wo Viktor Laszlo, deswegen ist Viktor fucking Laszlo unser Held in diesem Film, reinkommt und sagt zum Orchester, spiel die Marseillaise. Und das Orchester guckt zu Rick und deswegen ist Rick unser zweiter fucking Held, der nickt. Und dann spielen sie die Marseillaise. Und wir haben die Nazis mit ihrer Wacht am Rhein und dann kommen alle mit rein. Und alle und es wird immer mehr und es wird zum Orchester, das niemals in diesem Café steht. Ja, genau. Aber was für ein heroischer Moment. Wahnsinn. Und was für ein Aufbegehren. Ja. Und es ist in dem Moment auch vollkommen egal, welcher Nationalismus irgendwo noch drinsteckt oder nicht und wie unangenehm mir das teilweise ist, wenn irgendwelche Nationalhymnen angestimmt werden. Aber in dem Moment, es ist so wahnsinnig wichtig und so toll und so viel Kraft und so viel Trotz, der da drin steckt. Es ist auch mehr als nur der Nationalstolz, ne? Es ist genau. Es ist auch die Freude, die gegen das Böse siegt. Ja. Und wir haben vor einigen Wochen haben wir über Kabarett geredet. Oh, ja. Und wir waren beide voll deprimiert danach. Mhm. Dieser Film hat mich geheilt. Ja, hat er sich geheilt? Nein, das ist zu viel gesagt, aber er hat wirklich, aber das ist genau das Aufbauen, was man nach Kabarett braucht, weil es ist ein komplett anderes Narrativ. Ne? Ja. Hier gewinnt die richtige Seite. Ja. Hier gibt es diesen Optimismus und dieser Optimismus ist in dieser Szene so geil kondensiert. Ja. Vive la France und alle jubeln. Ich will französischer Staatsbürger werden, wenn ich diese Szene sehe. Ja, das stimmt. Ich will Nazis sofort erschießen. Ja, und ich bin glücklich, wirklich glücklich. Und ich habe eine Träne in den Augen. Das ist so eine schöne Szene. Und es ist toll, weil die Schauspieler, die Nazis spielen, das auch gut machen. Diesen Rückzug und dieses kleiner werden und erst dieser Versuch, nee, da gehen wir jetzt dagegen und dann festzustellen, das hat keinen Sinn, wir geben hier auf, aber nicht ohne nochmal jemanden auf die Füße zu treten. Also richtig wütend aus dem Laden stürmen. Ich fand's so zufriedenstellend. Absolut. Kaum eine Szene in der Filmgeschichte ist so wahnsinnig zufriedenstellend. Es ist eine unglaublich gute Szene und die Szene, die packt mich am, das ist das, was mich emotional am stärksten packt in diesem ganzen Film. Deutlich mehr als die Liebesgeschichte zwischen Rick und Ilsa oder diese Dreiecksbeziehung zwischen Ilsa, Rick und Viktor. Es ist das emotionale Zentrum des Films für mich. Aber dann gehen wir doch mal auf die Liebesgeschichte. Ja. Weil das ist ja interessant, wenn dich die nicht so sehr packt. Nein, die packt mich auch, aber nicht so sehr. Ja. Und mich auch nicht so sehr. Und vielleicht sogar, wenn du jetzt schon widersprichst, noch weniger als dich. Weil mich der Film vor allem damit packt, dass er mir erzählt, dass diese Liebesgeschichte oder dieses Dreieck, was vielleicht auch als Dreieck hätte funktionieren können oder sowas, ne? Was gar nicht so abwegig wäre. Zu der Zeit vielleicht nicht erzählbar. Oh Mann, du bist heute echt gut dabei mit deinen Gay-Subtones. Ich bin voll auf deiner Seite. Erzähl weiter, ja. Aber die Möglichkeit ist da. Auf jeden Fall. Die hätten voll zu dritt oder sogar zu viert mit Louis noch hätten die Ding ziehen können, durchziehen können. Wenn der Scheißkrieg nicht wäre. Ja. Weißt du? Und das Interessante, was mich dann eben am Film so wahnsinnig packt, ist nicht die Liebesgeschichte an sich, sondern das Scheitern der Liebesgeschichte am Krieg. Die politische Komponente, die das Ganze mitbringt. Also dann ganz konkret die Liebesgeschichte zwischen Rick und Ilsa, weil die Liebesgeschichte zwischen Viktor und Ilsa, die ist ja erfolgreich. Sie fliehen zusammen nach Amerika. Genau. Aber es hätte so viel mehr sein können als nur das. Ja, vielleicht. Versuchen wir das mal kurz aufzudröseln. Also wir haben Ilsa, die war mit Rick zusammen in Paris, weil sie dachte, ihr Mann Viktor ist tot. Ja. Dann erfährt sie plötzlich, Viktor lebt noch. Mhm. Und sie weiß, sie muss zurück zu ihrem Mann. Genau. Und sie schafft es nicht, bringt es nichts übers Herz, ihm, also Rick zu sagen, du, mein Mann ist doch nicht tot, ich muss dann mal wieder rüber. Und dann, nach all den Jahren, kommt Ilsa in das Café, wo wir einen komplett niedergeschmetterten, veränderten Rick haben. Mhm. Absoluter Emo. Ich denke die ganze Zeit, meine Güte, du bist einmal von einer Frau enttäuscht worden und jetzt muss die Welt bluten. Was ist los mit dir? Ja, aber dann kommt sie rein und geht zu Sam und sagt, Sam, spiel das Lied, das mich emotional mit ihm verbindet. Bitch. Das ist ein bisschen arg egoistisch, weil sie verbindet damit ja was Gutes, weil sie hat nicht, sie hat ja ihren Mann gehabt, ne? Es ging ja dann für sie. Aber sie hat auch noch nicht gesehen, wie schlimm Rick dran ist. Ja, das stimmt. Und sie hat vielleicht auch gedacht, dass er besser damit klarkommt. Und vielleicht hat sie auch recht, weil sie waren 2 Wochen zusammen, sie hatten eine Affäre in Paris. Ja. Und er will sie heiraten, ist es vielleicht auch nicht ein bisschen pushy? Ja, ich find's auch ein bisschen crazy, muss ich sagen. Aber gut. Das ist aber auch die Zeit. Zeit, muss man es sagen. Es ist die Zeit. Es wird in allen Filmen erzählt. Wir kennen uns seit 3 Tagen und jetzt mache ich einen Heiratsantrag. Ich hasse dieses Liebe auf den ersten Blick Motiv. Ja. Ich bin da echt kein großer Fan davon und wir finden es ständig im alten Hollywood. Und eine Beziehung ist einen Tag alt und so viel wert wie 10 Jahre. Und schau mal, was wir alles zusammen erlebt haben, als wir nebeneinander im Auto saßen und von der Leinwand geflohen sind. Es ist halt einfach... Ja. Ne? Okay, und aber der Film, natürlich, verkaufen uns der Film, das war die große Liebe für Rick. Ja. Und für sie offensichtlich ja auch. Für sie auch, absolut. Und da kommt zum Tragen, dass ich denke, und das vielleicht der Film auch ein bisschen unterstützt, obwohl ich das, leider das Gefühl habe, dass der Film in eine andere Richtung ein bisschen mehr geht, nämlich, dass es ihr Pflichtbewusstsein ist. Aber ich glaube, du kannst ja in mehrere Menschen gleichwertig verliebt sein. Absolut. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Und dann vielleicht auch noch in verschiedenen Qualitäten, auf verschiedene Arten. Yeah. Verschiedene Ebenen, die keine Wertigkeit mitbringen, sondern wo man einfach sagt, okay, das ist der Mensch, den liebe ich dafür und und da ist der andere, da funktioniert das Sex besser. Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Meinst du, Humphrey Bogart ist besser im Bett als... Oder das wolltest du eigentlich sagen. Was du sagen willst, ist, Humphrey Bogart ist im Bett besser als... Victor Laszlo. Ich will den Namen. Als Paul Henreid. Das, oder? Das ist deine Aussage. Ich glaube, dass Paul Henreid und Bogart den besseren Sex hätten. Aber miteinander. Nein, ich will ja eigentlich auf eine andere homoerotische Szene hinaus. Aber das machen wir später. Das kommt gleich. Ich finde, was ihnen wirklich, wirklich gut gelingt und das Kudos für den Film, weil ich meine, natürlich steht die Liebesgeschichte oder die gescheiterte Liebesgeschichte von Rick und Ilsa im Mittelpunkt. Ja. Es gelingt ihnen, uns zu überzeugen in den Szenen, in denen Ilsa nur mit Victor interagiert, dass sie ihn absolut von Herzen liebt. Also ich kaufe Ilsa und auch dem Film zu jedem Zeitpunkt ab, dass Victor nicht nur die sichere Bank ist und nicht nur die Vernunftswahl, sondern dass sie wirklich ihn liebt und wirklich um ihn besorgt ist und dass er sogar noch mehr, dass er die Liebe ihres Lebens ist. Rick war mehr als nur eine Affäre. Ja. Rick übt eine sehr starke Anziehung auf sie aus und sie sagt es dann ja auch, sie ist immer noch in ihn verliebt, ja. Aber Victor ist die Liebe ihres Lebens. Und ja, also das finde ich, schafft es der Film so zu verkaufen, dass ich sage, ja, ich finde es gut, er ist nicht das dritte Rad am Wagen, sondern er ist da und die Liebe zu ihr ist auch ein sehr wesentlicher Aspekt in dem Film. Ja, ich finde, dass der Film da sehr, sehr einfach ambivalent ist und man vielleicht auch, wenn du 20 Zuschauer fragst, was sie da sehen, kriegst du 20 verschiedene Antworten. Ich glaube, dass der Film so viel schattiert ist, dass er es schafft, jedem was anderes zu erzählen in dem Bereich. Wahrscheinlich. Und das finde ich total spannend und total gut auch. Und deswegen sehe ich auch die ganzen homoerotischen Sachen da drin, weil ich die sehen will und der Film mir das nicht verbietet. Man hört ja so oft, dass das wesentliche Merkmal ist, dass sie halt Rick mehr liebt eigentlich, aber dass sie dieses Opfer bringt und dass Rick auch dieses Opfer bringt. Ja, ich weiß es nicht. Also, dass Rick ein Opfer bringt, das ist sowieso noch eine andere Nummer. Wir müssen auf das Ende her, dann lass uns später auf das Ende eingehen. Ja, er bringt kein Opfer, ich weiß. Er wird mit Renault sehr glücklich werden. Ja, genau. Ja, genau, dass sie ein Opfer bringt, dass sie diese inbrünstige Liebe aufgibt für die sichere Flucht nach Amerika mit ihrem sicheren Typen und die langweilige Ehe. Ja, das stimmt, das ist Bullshit. Ja, dieser Victor ja. ist doch so, ist dieser, also Victor ist echt ein cooler Typ. Also ich meine, wenn ich die Wahl hätte zwischen Victor und Rick, okay, das ist schwierig. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt muss ich selbst überlegen, weil Victor, ich finde tatsächlich politischen Idealismus extrem sexy und extrem und anziehend und auch politische Intelligenz und so weiter und das hat halt Victor alles, das hat Rick nicht so in der Form. Und ich glaube, dass man als Zuschauer durchaus in diese Richtung geschoben wird, alleine dadurch, und da kann der Film fast nichts für, weil er muss ja einen dramaturgischen Punkt setzen irgendwo, dass wir eben Bogart folgen und nicht Victor. Ja. Und deswegen sind wir auch eher interessiert daran, die ganzen Schlingen und Probleme und hin und her geworfen sein von Humphrey Bogart zu folgen und dem sich da drin zu sehen. Ja. Während Victor keinerlei Zweifel bekommt oder sowas. Er hat keinerlei Entwicklung in dem Film. Nee, Victor wird auch nur von außen wahrgenommen. Ne? Wir haben total. Sowohl Ilsa als auch Rick, da haben wir Inneneinsichten. Wir wissen, wie sie sich fühlen, weil sie Momente haben, in denen sie allein sind. Und Victor hat diesen Moment überhaupt nicht. Victor wird entweder von Ilsa wahrgenommen oder von Rick. Genau. Und Victor kriegt nicht diese Zeit alleine, was total schade ist, weil Victor scheint mir eine super spannende Figur zu sein. Und ich finde seinen Idealismus cool. Ich finde das Kämpferische von ihm cool. Aber genau deswegen habe ich in meinem Eintagstext auch das geschrieben. Ne? Der darf vor allem moralisch integer dastehen. Was schade ist. Warum darf der nicht mehr machen? Warum darf der nicht einen eigenen Kampf aus, inneren Kampf ausfechten, ja, außer nur den um die Welt? Aber wir erfahren ja, dass er erfährt. Also es gibt diesen Moment, wo wir wissen, er weiß, dass zwischen Ilsa und Rick was war. Ja. Und er weiß es ganz eindeutig. Und er versucht sie auch zu konfrontieren und sie ist ja so, aber guck mal da hinten ein Eichhörnchen. Aber er ist so schnell und sofort so, du, ich weiß, was da ist. Wir leben die gleiche Frau, alles in Ordnung, ich habe kein Problem damit. Findest du ihn zu gut? Also ja. Ist er zu perfekt? Ja. Ich weiß es nicht, lass mich mal überlegen. Er hat wenig Ecken und Kanten, also seine einzige Kante ist die Narbe, die er hat. Ja. Wir erfahren halt auch, ich meine, das ist natürlich auch so krass sympathieweckend, dass er im fucking Konzentrationslager eingeschlossen war und echt Scheiße durchgemacht hat. Ja. Sie haben ihn anscheinend gefoltert, weil er sagt irgendwann zu dem Strasser, naja, wenn ihr es im Konzentrationslager mit diesen krassen Mitteln nicht geschafft habt, mich dazu zu kriegen, Namen rauszugeben, glaubt ihr jetzt hier in Casablanca gebe ich Namen raus? Genau. Aber er hat, also es gibt ja diesen emotionalen Trouble, den er hat. Also wir sehen ja, wie er ist. Ilsa anguckt, wie er Rick anguckt, wie er versucht zu sortieren, was da passiert ist. Ja. Und dann macht er was. Ist seine Reaktion ja unglaublich progressiv, dass wir da keinen verletzten männlichen Stolz haben und kein männliches Ego. Diese ganzen toxischen Männlichkeitsdinger, oh, jetzt müssen wir uns duellieren, jetzt müssen wir gucken, wem die Frau gehört, weil sie ist ja ein Besitztum und kein Mensch. Ja. Das ganze Zeug ist bei ihm nicht da. Was ich total gut finde an sich, so als menschlicher Zug, aber dadurch, dass du nicht seine Geschichte erzählst, wie kommt er dahin? Was sind seine Gedanken dazu oder sowas? Du erzählst das alles nicht. Ja. Du siehst nur das Resultat und deswegen hast du da keinen Andockungspunkt. Deswegen ist die Figur bei Bogart, was für den Film vollkommen in Ordnung ist. Aber und ich glaube auch, wenn wir das größer machen würden, was da passiert bei Victor, wäre der Film anders und vielleicht gar nicht mehr so gut, weil er seinen Konzentrationspunkt verliert, weil wir dann anfangen auszufransen oder ja, sowas. Könnte ich mir vorstellen. Aber da ist Potenzial, da wäre Potenzial als stärkere Sympathiefigur. Ja, wo wir ihn halt glänzen sehen, wo wir ihn emotional erleben, ist weniger in Bezug zu Ilsa und mehr in Bezug zu seinen politischen Idealen. Natürlich. Immer wenn er mit einem Nazi redet, immer wenn er irgendeine kleine Handlung macht, die irgendwie so dieses Freiheitsmotiv hat, dann merken wir, was für eine Leidenschaft in diesem Menschen drinsteckt. Ja, ja, ja, auch eine klare Haltung, ne? Und auch immer genau zu wissen, was sage ich hier, was ist meine Haltung dazu, was will ich. Das ist schon gut und das ist sexy, natürlich, klar. Und es ist nicht nur sexy, sondern es ist halt auch, er ist nicht der spießige Langweiler, der neben dem coolen Bogart steht, ne? Das ist mir, glaube ich, wichtig. Aber so könnte er gelesen sein. Genau, so könnte er gelesen sein. Und ich jetzt auch gerade, und ich hatte das auch ein bisschen so in Erinnerung, und so ist es aber nicht. Ich finde, er ist nicht. Okay. Er ist nicht der. Und das ist so naheliegend, dass man sagt, wir haben hier den wilden Rock'n'Roller und wir haben hier den vernünftigen Spießer. Ne? Bogart, Victor. Ja. Aber so ist es nicht, weil er ist ein Kämpfer. Ja, er natürlich. Ist ein Freiheitskämpfer. Ja. Ja. Aber ich nehme an, dass wir auch aus unserer Perspektive jetzt nochmal andere Sachen da sehen. Ja, auf jeden Fall. Wobei, den Kämpfer hätte man auch damals schon so in der Form gesehen und wäre auch als Kämpfer, als Mann, als echter, guter Mann, auch damals schon anerkannt und vielleicht sexy. Aber ich sehe dann halt dann noch mehr dieses Queere, was da vielleicht noch sein könnte. Jetzt haben wir uns ein bisschen in diese Richtung verzettelt. Wo wollen wir denn weiter wieder einsteigen? Also wir waren bei Sam. Vor 2 Stunden waren wir mal bei Sam. Kommen wir nochmal kurz zurück zu sprechen, weil wir haben jetzt, also Victor ist ein Held. Ja, okay. Wir haben die heldenhaften Momente von Rick. Also ja, natürlich. Diesen richtig schönen Moment, wenn diese junge Ungarin zu ihm kommt und, oh Gott, ja, und sagt und durch die Blumen erzählt, dass offensichtlich Renault mit ihr vögeln will, um ihr die Papiere zu geben. Und fucking zur Hölle, Renault sagt später, warum mischst du dich in meine Romanzen ein? Ja. Und ich denke, wie kannst du fucking Vergewaltigung auf Romanze reduzieren? Ja. Wie krass ist das denn, Alter? Und dann lässt Rick den ihren Ehemann gewinnen beim Roulette. Mhm. Was für ein Cockblock. Was für ein toller Cockblock. Setz auf die 22. Zweimal die 22, um allen im Raum klarzumachen, dass das Ding nicht überhaupt nicht auffällig. Der Besitzer der Bar steht hinter einem. Ja. Sagt einem, auf welche Nummer man setzen soll. Die Nummer fällt 2-mal. Maybe. Just maybe. Vielleicht kann ich hier gar nicht gewinnen, es sei denn, ich habe was mit dem Chef des Ladens. Wir haben Rick, der ohne große Widerstreben diese Papiere annimmt, die geklaut sind. Ja. Wobei man noch nicht weiß, warum. Nee, genau. Also er hat jetzt, die Motivation ist noch nicht so klar. Ja. Dann haben wir natürlich auch Rick, der seinen, naja, Freund ist das falsche Wort, der seinen Geschäftspartner, Senior Ugata, ans Messer liefert und sagt, du hast es, my neck out for nobody, yeah, oder I so. I stick my neck out for nobody. Und wir erfahren später, dass Ugata gestorben ist. Also. Also schon mit einer krassen Konsequenz auch. Natürlich. Ansonsten haben wir Rick halt, der immer wieder betont, wie zynisch und unpolitisch er ist und ja, immer doch wieder so kleine politische Sachen macht. Natürlich, ja, ja. Wo wir merken, okay, er ist ein Fan von der französischen Nationalhymne. Ja. Er ist kein Fan von den Nazis und er hat offensichtlich für die Spanische Republik gekämpft etc. Ja. Aber wieder, ne, das ist, wir sehen einen Wandel bei ihm. Ja. Bei Victor nicht so. Aber sein Wandel ist ja der Wandel, den wir im Film sehen wollen. Wir wollen ja sehen, wie der arme, gemarterte Mensch, der verlassen wurde nach 2 Wochen Affäre, es schafft, aus seinem Trunkenboldtum, was auch immer, da wieder rauszukommen. Und diese betrunkene Szene da, die verkauft uns natürlich die Beziehung zwischen Sam und ihm, ne? Also, weil Sam ja wirklich zu ihm kommt und sagt, willst du nicht langsam nach Hause gehen? Willst du nicht lieber dich hinlegen, statt hier zu saufen? Und dann sich weigert, nach Hause zu gehen, solange Rick da sitzt und sauft. Ja. Finde ich total schön für die beiden. Aber ich denke die ganze Zeit, Alter, komm drüber, reiß dich zusammen. Was, also, meine Güte. Ja. Wir haben immerhin einen heulenden Rick, ne? Ja, immerhin. Das ist wirklich im Zentrum des Films. Stimmt. Er weint. Ja. Wir haben ihn nicht nur da betrunken an der Bar sitzen, das ist ja dieses typische Männlichkeitsklischee, dass er genau da sitzt. Genau. Nein, er weint. Er bricht weinend zusammen. Okay, das ist eine andere Nummer auch noch, das muss ich sagen. Also dieses Klischee der leeren Flaschen um ihn drum herum. Ja. Das ist halt das, wo ich sage, Alter, komm klar. Auf jeden Fall voll. Wenn er weint und Emotionen rauslässt, ist das eine andere Nummer. Dann denke ich ja, okay, da kümmert sich jemand um seine Emotionen. Ja. Aber sich zusaufen ist keine, nein, kein auf sich keinen um Fall. Emotionen kümmern. Das ist einfach nur ein toxisches Männlichkeitsklischee. Genau. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, wir sind schnell durchgekommen. Sein. Ja, jetzt schnell raus hier. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Absolut random, aber ist das nicht eine tolle Szene, wenn er dann nach diesem Trunkenheitsabend nochmal mit Ilsa redet, bei dem Bazar und der Verkäufer die ganze Zeit, oh, Freund von Rick, dann kriegst du hier den Rabatt. Von wann, was ist das erste angeboten? 700? Auf 100 runter? Krass, das ist super geil, weil es ist so schön, weil dieses, man muss dazu sagen, dieses Gespräch, was er da führt, dieses ich entschuldige mich und sie nimmt die Entschuldigung nicht so richtig an, weil sie zu verletzt ist und so, das könnte auch eine sehr boring Szene sein. Ja. Und dass sie eben dann diesen Typen da hinstellen, damit er die Szene auflockert. Ja, absolut. Das ist wirklich eine geniale Idee gewesen. Und ich sag's immer so schön, die anderen spielen den König. Ja, ne? Und ganz das ist, genau. Das ist eine von den vielen Szenen, in denen jemand anderes für ihn den König spielt. Ja, es ist toll. Ach, schön. Vor allem, weil er sich selber in dem Moment ja klein macht, ne? Ja. Und gleichzeitig von dem Verkäufer wieder hochgehoben wird. Ja. Und sie ist aber auch echt fies, ne? Er war betrunken, sein Herz war gebrochen und sie sagt, ja, ich habe gesehen, der Rick ist ein anderer. Der frühere Rick hätte das verstanden. Ja. Und dann denkst du, vielleicht spielt es eine Rolle, was du ihm angetan hast. Er könnte, also wieder, ne? Ihr habt euch 2 Wochen in Paris gesehen. Ja. Aber trotzdem könnte sie damit ein bisschen besser umgehen, das stimmt schon. Aber das ist ja auch das Vergnügen, was wir haben beim Gucken. Ne, ihre Entwicklung dann durchzumachen. Was ist mit Ilsa? Wie schätzen wir Ilsa überhaupt ein? Also ist, Wen liebt Ilsa? Gute Frage. Und wie selbstsüchtig ist es, dass sie sich so, dass sie Sam dazu bringt, das Lied wieder zu spielen und mit Rick wieder anzubändeln? Also, sie hat ihn noch nicht wieder getroffen. Das heißt, sie weiß nicht, wie er damit umgegangen ist und kann dieses Lied einmal requesten. Ja. Das geht schon. Das geht, auf jeden Fall. Und es ist ja auch, es ist wirklich eine schöne Erinnerung. Und es ist, also, sie besteht zwar sehr stark darauf, man hätte auch gleich sagen können, wenn du nicht willst, dann mach's halt nicht. Was soll's? Aber dann hätten wir diese tolle Szene nicht. Nee. Und diese Szene ist so großartig, wie wir auf ihrem Gesicht bleiben und oh, wie sie. Wahnsinn. Ich liebe diese Frau für ihre Schauspielkunst. Alter, ja. Ich find's so geil. Vor allem, weil wir nur durch ihre Stimme, es ist nur ihr Spiel, ihre Stimme, die uns verkauft, dass die eine wahnsinnig intensive Zeit in der Vergangenheit irgendwann mal hatten. Wir wissen ja noch nicht, was es ist. Wir wissen noch gar nichts darüber. Aber nur ihre Stimme sagt uns, dass es wahnsinnig bedeutend war, was da mal passiert ist. Ja. Es ist so krass. Sie macht das so gut. Auf jeden Fall voll. Es ist sowieso in diesen Bad-Szenen, wenn die Menschen sich begegnen und wenn die Menschen etabliert sind. Wir haben sehr viele Shots so auf die Gesichter. Und sie erzählen unglaublich viel. Wenn sie reinkommt und wir sehen Sam, der am Klavier guckt, oh shit, oh shit. Der weiß sofort, ach du Scheiße, das wird nichts Gutes. Es ist einfach stark. Und dann auch Humphrey Bogart, wenn er ankommt und sie zum ersten Mal sieht, wenn er kommt und sagt, Sam, ich hab dir gesagt, du sollst das Lied nicht mehr spielen. Und dann haben wir natürlich auch den Jumpscare-Soundeffekt. Aber dann ist wirklich dieser Blick zwischen den beiden. Ja. Und auch wie unterschiedlich, ne? Bei ihm ist es tatsächlich ein pures Erschrecken. Ja. Und bei ihr ist es schon so, sie ist da einfach anders damit umgegangen. Ja, genau. Man hat das Gefühl, sie ist sehr gesund, hat das Ganze verarbeitet. Aber das Ding ist natürlich auch, sie hat danach ein anderes Leben gehabt. Ne? Sie konnte sich auch an anderen Gegebenheiten wie ihrem Ehemann festhalten und so. Ne? Also noch eine andere Nummer. Die traumatisierte Ilsa haben wir halt auch in Paris erlebt. Ne? Da ist sie durch den Wind. Sie wird ja auch, Rick fragt sie, was ist los und bist du verheiratet oder warst du verheiratet? Und sie sagt, ja, ich war verheiratet, er ist tot und ich will nicht weiter drüber reden. Und wir merken, sie ist irgendwie durch den Wind. Sie hat was durchgemacht. Ja, total. Und auch die Art, wie sie damit umgeht, dass die Nazis jetzt kommen. Es ist anders als bei Rick. Rick hat so ganz klar seine, na klar, ich bin im Arsch, weil ich da auf der Seite gekämpft habe und da auf der Seite gekämpft habe. Ja. Bei ihr merkt man, dass es tiefer geht, diese Angst vor den Nationalsozialisten. Ja, genau. Ja. Und jetzt ist sie nicht mehr traumatisiert, weil sie ihren Mann wieder hatte und weil der sich wahrscheinlich verdammt gut um sie gekümmert hat. Victor! Yay! Ich sehe schon, du bist Team Victor. Ich bin voll Team Victor. Ich finde es absolut richtig, dass sie am Schluss mit ihm abhaut, aber ich glaube, du auch, oder? Nee. Nein! Nein! Ich finde, die hätten zu viert hätten die ihr Spaß haben sollen. Mit Louis zusammen. Wie schief Frankreich Casablanca, wo sie dann von den Nazis in Konzentrationslager gesteckt werden. Nein, die hätten ja abhauen können, zu viert. Ach, sie hätten zu viert nach Amerika fliegen sollen. Okay, lass uns gleich nochmal drüber nachdenken. Vielleicht, also ich stehe auf jeden Fall voll auf deinen Polyamoren-Ansatz. Ich finde es super. Ich hätte auch noch eine Nummer kleiner. Komm, wir machen das jetzt. Was okay, ja, ja. Wenigstens einmal darüber geredet zu haben. Was ist das perfekte Ende für Casablanca? Ich glaube, dass Louis Renault, oder wie er heißt, ne? Ja. Von Anfang an. Also er sagt ja einmal in dieser Szene so deutlich, wie ich mir das nie hätte vorstellen können, wenn ich eine Frau wäre und wenn ich nicht da wäre als Mann, auch ein schönes als Konkurrent, dann wäre ich verliebt in diesen Typen. Und ich glaube, er meint das. Und ich glaube, er meint das nicht nur für sich als potenzielle Frau, sondern der hat einfach wirklich einen Narren an Bogart gefressen. Ja. Und ist einfach knallhart verliebt in diesen Typen. Der ist wahnsinnig beeindruckt. Der guckt ihn so oft so beeindruckt an. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir müssten mal einen Supercut davon machen, welche Blicke er ihm zuwirft. Es ist super schön. Und ich glaube, dass Bogart, also Rick, auf der anderen Seite nicht ganz abgeneigt ist. Ja, mit Sicherheit nicht. Die haben ja auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Ne? Sie sind beide so Halunken. Ich glaube, dass am Ende Rick versucht, Renault zu beeindrucken mit seinem Plan, mit seinem Ding. Die Knarre, die er zieht, ist eigentlich eine Spielaufforderung. Das ist ein Phallus-Symbol. Ja. Er richtet seinen Phallus auf ihn. Oh, ich bin voll dabei. Okay. Ich find's totalen Quatsch, aber ich bin voll dabei. Und ich bin ein bisschen stolz, weil ich habe diese Theorie nirgends gefunden. Ich höre das auch gerade zum ersten Mal. Ich find's so toll. Aber natürlich, weil, also, wir haben Renault, der immer sagt, dass er sich in Bogart verlieben will. in Rick verlieben würde als Frau. Und er ist mehr oder weniger die femme fatale in der ganzen Sache. Wir haben auf jeden Fall die Neckereien zwischen den beiden ständig. Das ist ja absolut das Screwball-Ding, ne? Absolut. Dass sie sich so gegenseitig necken mit irgendwelchen Schlagfertigkeiten und auch zeigen, dass das hier niemand dem anderen überlegen ist. Mhm. Ich muss mal hier meine Notizen überhaupt reingucken, und wo ich das hier stehen habe. Sowohl Renaud als auch Rick werden voll als Hedonisten etabliert, ne? Weil wir merken bei beiden, die haben gerne Sex. Ja, genau. Auch wenn das sehr creepy ist, was Renaud gerne Sex hat. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein wie man das in der Zeit gemacht hat, man hat so Alibi-Affären oder Alibi-Sachen, die man dann sagt. Und Rick sagt zu, er sagt zu Renaud, weil, als sie über Sex reden, when it comes to women, you are a true Democrat. Also auch ein toller Spruch. Nein, ich bin überzeugt. Ja, also. Ich bin vollkommen überzeugt. Renaud und Rick sind das Traumpaar und deswegen ist es ja gut, dass Victor und Ilse abhauen, damit sie sich haben. Ja, genau. Damit ist es so ein bisschen so, sie machen den Weg frei für eine offenere Gesellschaft, ne? Auch auf den Krieg bezogen dann. Wir gehen weg vom konservativen Arschloch Hitler, sondern wir gehen ins progressive, offene, sexuell freie. Ja. Ich find's total toll. Okay, pass auf. Vorschlag, wenn und das wäre alles, was getan werden müsste, nach dem Satz Louis erfinkt, this is the beginning of a beautiful friendship. Was der Satz dafür ist, ne? Die Ergänzung dazu von Louis, wanna fuck? Ende. Super, perfekt. Ja. Wir können sie auch offen lassen. Wir haben das Ende von Casablanca geändert und es ist nur besser geworden. Und das Beste ist, mit einer AI-Stimme kriegen wir das wunderbar umgesetzt. Wir können wir schaffen es ohne jedes Problem, die Stimme von Clotra einmal von einer AI klonen zu lassen und diesen Satz anzuhören. Und wir brauchen ja nicht mal Lippenbewegungen oder sowas zu kümmern, weil das haben sie sich damals auch nicht. Wie schön. Oh Gott. Wenn ihr auf unsere Webseite geht, auf diese Folge drückt, dann findet ihr ein Video, das Plor erstellt hat. Oh. Ich reite dich gerade rein. Ja, mit diesem Satz, mit der Abschlussszene von Casablanca. Es ist so einfach, ja. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Okay, und dann Victor und Ilsa entkommen nach Amerika. Ist das gut so? Ist das, weil ich meine, ich finde, sie sind beide ziemlich glücklich. Natürlich bin ich glücklich, dass irgendjemand es geschafft hat, da rauszugehen. Die beiden, die jetzt da bleiben, die werden es schwer haben, ne? Also ja, die werden irgendwo in die Resistance gehen, die müssen irgendwie dann, die haben viel Kämpferei vor sich und ob die das überleben werden, ist so ein bisschen fraglich. Ja, offensichtlich kommt Renaud ja mit sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel durch in Casablanca und dieses, guck mal hier, der Strasser wurde erschossen, nimmt die üblichen Verdächtigen fest und das war's offensichtlich? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Wird ihn irgendjemand noch hinterfragen? Ja. Ich glaube nicht, dass das hält. Das ist nicht, weil die Nazis zu sehr den Strasser, die sind zu sehr dahinterher, wenn große Leute umgebracht werden. Und er sagt ja auch zu Rick, du solltest besser abhauen. Ich finde, das hat mich richtig getriggert diesmal, dass ich die ganze Zeit denke, aber Rick hat seinen Kaffee verkauft, wie geht's da jetzt weiter? Das macht echt fertig. Ja, total. Weißt du, sie hätten in dem Film noch irgend so eine Rückzugsklausel oder so einbauen müssen in die Vertragsverhandlung, weil ich finde es wirklich schlimm, dass er seinen Kaffee verliert. Nein, aber was wichtig ist, dass ja Rick jetzt der Sugar Daddy sein kann für die beiden. Weil Rick ist ja jetzt reich. Der hat ja das Ding verkauft. Er hat jetzt richtig viel Geld. Ach so, aber die war so viel wert? Was hat er, sagen Sie es irgendwo? Nein, aber das muss doch richtig teuer gewesen sein. Und Rick war ein guter Geschäftsmann. Der hat es geschafft, da gut Geld rauszuholen. Okay, ja, okay. Trotzdem, aber es geht ja nicht ums Geld. Es geht ja um seine Bar. Es geht ja um seine Heimat. Ja. Das ist so ein schöner Ort. Und ja, aber was ist Heimat? Heimat ist ja, das ist ja auch die Frage des Films ein bisschen. Ne? Was ist dann Heimat? Ja, stimmt. Ohne, ja. Im Exil Heimat, wo, was, wie, wer? Wo findest du Heimat dort, wo du deine Ideale findest? Dann ist das Café nicht die Heimat von Bogart. Nee, aber es ist so, aber da waren alle Menschen, die er geliebt hat. Heimat ist da, wo Menschen sind, die du liebst. Und das war in dem Café, waren alle da. Vor allem Renaud, aber auch Sam. Ja, aber auch Sam, ne? Das ist so ein bisschen, das ist das, was mich viel mehr fuckt, weil Sam nicht da ist. Sam ist wichtig. Ja, Sam ist voll wichtig. Oh, darüber habe ich nicht so genug nachgedacht und jetzt bin ich heartbroken. Was mit Sam? Also Sam kommt auf jeden Fall klar. Sam braucht nur ein Klavier und ein Whisky. Und vielleicht Sam irgendjemand, der viel vom Leben. Ja, aber Sam gewinnt ganz schnell Freunde. Also Sam ist wirklich, Sam ist so eine sympathische Figur und wir merken offensichtlich, jeder, der sich mit Sam 2 Minuten unterhalten hat, liebt diesen Mann. Ja, okay. Ja. Finden wir Ferrari cool? Ist es okay, dass Ferrari jetzt das Ding besitzt und vertrauen wir Ferrari? 50-50 würde ich sagen. Also so, auf der einen Seite hat ihm Bogart Rick ihm das anvertraut. Und er hat gesagt, also muss es irgendwie irgendeine Verbindung geben, die es rechtfertigt. Auf der anderen Seite hat der Sätze gesagt, wo man denkt, okay, das Ding, also der geht ja auch nur auf seine eigenen Vorteile. Ja, wir haben das Gefühl, also so Rick macht ja sehr stark, dass er Ferrari wirklich vertraut. Und vielleicht, keine Ahnung. Wie sieht dieser Film, nur ganz, ganz hypothetisch, wie sieht dieser Film aus, wenn man ihn um 25 Minuten kürzt und die ganze politische Zweiter Weltkrieg Nazi-Geschichte rausnimmt? Viel schwächer. Haben die Deutschen gemacht. Ich weiß. Und sie haben es lange durchgezogen. Fuck, Alter, warum? Don't mention the war. Ist erst in den 70ern rausgekommen, ja, oder? 72, 75? 75. Mann, 25 Minuten rausgenommen. Viktor Laszlo ist im Dialog umgeschrieben worden als Atomphysiker, der auf der Flucht vor Interpol ist. Und ich glaube, ich habe diese Version tatsächlich mal gesehen. Ich habe die nicht gesehen. Ich habe nämlich Erinnerungen daran, glaube ich. Aber als Kind irgendwie so. Ja. Und das ist Strasser komplett super seltsam. Weg. Komplett rausgestrichen, Strasser? Ich weiß es nicht. Die Nazis sind einfach nicht mehr präsent, offensichtlich. Also zumindest dialogisch, also kann ja sein, dass er eine andere Figur geworden ist, aber die Uniform ist ja auch recht deutlich. Ja. Also deswegen 25 Minuten weggekürzt und irgendwas, eine Abomination daraus gemacht, die wirklich, die, ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert. Und warum haben sie es gemacht? Weil sie nicht an die Nazis erinnert werden wollen. Ja, genau. Das war deutsche Vergangenheitsbewältigung. Meine Güte, ja, toll, super Umgang damit. Und Gott sei Dank, dann 1975, nee, wir machen jetzt mal. Die ARD hat sich eingesetzt, die hat eine Ausstrahlung gemacht, die hat eine eigene neue Synchro davon gemacht und so, super. Ja. Und in der DDR gab es den erst 1983. Krass, ne? Oh, unglaublich. Gott. Fuck, Alter. Die, was ganz wichtig ist, Casablanca war einer von vielen Filmen, als der gedreht wurde, ne? Mhm. Also wir haben es schon gesagt, das gute alte Studio Hollywood hat Filme am Fließband produziert. Und alle Beteiligten, auch der Regisseur, waren Jobarbeiter. Die haben einfach, die sind von Film zu Film gerusht. Ja. Und dieser Film war auch wirklich nicht so gedacht als das große besondere Ereignis oder sowas. Ne? Es war wirklich einer von diesen vielen Filmen, die man so macht. Mit einem Budget von über 1 Million waren sie dann am Schluss, weil sie das Budget einfach überzogen haben. 75.000 haben sie überzogen, ja. Und dann war das ein solcher Erfolg. Und zwar von Anfang an, ne? Hm. 1944 für 8 Oscar nominiert. Ja, 3 bekommen, glaube ich. Ja, nominiert war er bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, beste Schwarz-Weiß-Kamera, bester Schnitt, beste Filmmusik. Und er wurde ausgezeichnet für bester Film, beste Regie und bestes adaptiertes Drehbuch. Und zwar alle 3, also sowohl die Epstein-Brüder als auch Howard Koch. Ja, aber nicht der andere, der die Schmonzetten reingeschrieben hatte. der ist uncredited. Der Film ist dafür verantwortlich, dass unser Halby Wallace, der den Film gemacht hat, bei Warner abgehauen ist. Ach. Es gab die Oscar-Verleihung. Ja. Ach so. Der Film wurde aufgerufen. Stimmt. Er will nach vorne gehen. Oh. Und dann kommt Jack Warner angerannt und sagt, nee, ich bin hier der große Anti-Nazi. Ich bin verantwortlich für den Film. Zur Seite. Rempelt ihn zur Seite. Schubst ihn auf den Boden. Spuckt noch einmal auf ihn drauf. Und nimmt dann den Oscar entgegen und jubelt. Ganz so war es nicht. Aber er ist auf die Bühne und Wallace war richtig, richtig doll eingeschnappt. Er hat sich sein Leben lang nicht davon erholt. Yeah. Wallace hat immer wieder noch davon gesprochen, wie schlimm und schrecklich das war. Und ich kann es verstehen. Weil also allem, was man liest, Wenn, wie gesagt, es war ein Großprojekt mit vielen Leuten, die daran beteiligt waren. Wenn es eine kreative, treibende Kraft gab, dann war es am ehesten Wallace. Na klar. Und das war üblich bei den Studiofilmen. Die Produzenten, es waren keine Autorenfilme, aber es gab meistens so einen Produzenten, der so sehr das Schicksal dieses Films gelenkt hat. Und in diesem Fall war es Wallace. Auch wenn noch 10 andere Produzenten und dann noch verschiedene Drehbuchautoren genau. So dran beteiligt waren. Und dann wurde das so ein riesiger Erfolg und vor allem auch wirklich ein Klassiker, also der auftaucht in Filmen, wenn es darum geht, die besten amerikanischen Filme zu finden. Und wie oft irgendwelche Figuren in anderen Filmen im Kino Casablanca gucken, kann man auch nicht mehr mit den Fingern abzählen, weil das einfach der Klassiker ist. Wann hast du denn den Film zum ersten Mal gesehen, auch als Kind wahrscheinlich? Ich muss ihn irgendwann als Kind gesehen haben und zwar in dieser verstümmelten Version, wenn ich mich irgendwie erinnere daran und so richtig bewusst, auf jeden Fall mit 14, 15 schon wieder und dann mit 20 nochmal. Und also das ist eine Konstante in meinem Leben. Mhm. Jetzt habe ich ihn vielleicht 10 Jahre nicht mehr gesehen, aber vorher echt öfter. Ja. Ich habe ihn auch als Kind das erste Mal gesehen. Ja. Und dann auch, ist es so ein bisschen eine Konstante. Das ist halt auch ein Film, der immer mal wieder im Fernsehen gelaufen ist. Definitiv ein Film, den ich öfter auf Deutsch gesehen habe als im Originalton. Mhm. Ja, ich auch. Fun Fact übrigens zum Thema deutschen Originalton. Sie wollten das Horst-Wessel-Lied eigentlich nehmen für diese Klavierszene, wo dann die Marseillaise reinbricht. Und sie haben es nicht gemacht, weil sie keine... Die rechte Freigabe war nicht, ja. Ja, sie wollten nicht Tantiemen zahlen müssen an die Nazis, wenn sie schon einen Anti-Nazi-Film machen. Ja, und ich habe diesen Film schon immer geliebt. Also ich glaube, wenn ich meine Top-Listen... Also wenn ich jetzt auf meine Top-Liste die besten Filme aller Zeiten gucke aus dem Jahr, keine Ahnung, das letzte Mal habe ich die Liste wahrscheinlich vor 10 Jahren oder 15 oder 20 Jahren gemacht, dürfte er in den Top 20 stehen wahrscheinlich. Ja, absolut. Vielleicht sogar Top 10, vielleicht nicht, weiß ich nicht. Wusstest du, dass Ronald Reagan als Rick vorgesehen war zwischendurch? Is it true? Nein! Ich habe nämlich auch gehört, das Gerücht, das wabert schon seit Jahren durch die Filmgeschichte. Und woran lag es? Es war einfach ein Promo-Gag von einem Agenten von Reagan, ne? Es war damals relativ üblich, weil man dieses Studiosystem hatte und Schauspieler quasi besaß, dass man dann so Besetzungslisten rausgegeben hat, auf denen Schauspieler standen, die überhaupt nicht vorgesehen waren, die man aber versuchen wollte, so ein bisschen mit Publicity zu füttern, damit man vielleicht für den nächsten oder übernächsten Film diesen Schauspieler nehmen kann. Ja. Damit er schon ein bisschen berühmter ist. Und damit man schon mal die Yellow Press schon mal darüber geredet hat, dass dieser Schauspieler existiert und dass er vielleicht, hätte Rick spielen können. Völliger Quatsch. Stand nie ernsthaft auf irgendeiner Liste. Ja. Gut zu wissen. Wie historisch akkurat ist das ganze Ding? Jetzt wird's spannend. Weil ich mich nämlich auch beim Gucken gefragt habe, ja, die Nazis hätten doch einfach sofort zugegriffen und das war's. Würde ich auch sagen und ist auch so. Also ganz, ganz banal, dieses ganze Visa-Ding ist komplett Bullshit, MacGuffin, whatever. Natürlich gab es Flüchtlinge, die nach Amerika wollten, weil sie nichts mit den Nazis zu tun haben wollten. Ja, na klar. Wie die Ungarn, die wir hier haben und so weiter. Absolut, aber das waren keine politischen Flüchtlinge in dem Sinne, dass sie Angst hatten, dass sie auf Fahndungslisten standen, sondern das waren einfach Leute, die raus wollten, weil sie Angst hatten. Ja, ja. Und der Arm der Nazis hat sehr weit ins Vichy-Frankreich reingereicht. Ja. Ich finde es gut, dass das hier auch thematisiert wird, weil das ist ein ganz dunkles Kapitel der französischen Geschichte, diese Kollaboration des Vichy-Frankreichs und von dem General Pétain, den wir am Anfang auch auf diesem großen Plakat sehen, wenn jemand erschossen wird. Ja. Das war einfach so. Ne? Die Franzosen haben, nachdem die Franzosen den Krieg verloren hatten, in dieser Anfangsphase, wo die Deutschen einfach über alles drüber gerollt sind, was sie gegriffen gekriegt haben, gab es dieses Vichy-Frankreich, es gab das besetzte Frankreich und das Vichy-Frankreich war quasi das unbesetzte Frankreich, aber in Wirklichkeit war es einfach Frankreich unter einer Herrschaft von einem Kollaborateur, der gesagt hat, ja, Nazis, wir arbeiten jetzt mit denen zusammen. Ja. Und dann gab es die Widerstandsgruppen, die Resistance im Untergrund. Und deswegen darf man aber auch nicht unterschätzen, was dieser Film macht, ne? 1942. Ja. Aktuell Leute... Also einfach eingegriffen, mehr oder weniger, ne? So als Kommentar. Leute, wisst ihr, was hier passiert? Wisst ihr, was ihr hier macht? Und das war, also die Leute konnten sich live noch dabei zusehen, wie ihnen vor die Füße gekackt wird, ne? Also so. Man weiß das nicht mehr, wie aktuell das ist, wenn man sowas genau in dem Moment macht. Das ist total krass. Das ist ein Stück Zeitgeschichte. Das ist auch einer der wenigen Filme aus der Ära, in denen Nazis eine Rolle spielen und Konzentrationslager erwähnt werden. Ja, ja. Das war kein großes Thema damals, aber man wusste, dass es die Dinger gibt. Man wusste auch, dass da schlimme Sachen passieren von Leuten, die geflohen sind. Ja. Aber natürlich war das Völkermordsding, das war damals nicht so präsent. Ja, ja, ja. Aber wie, kleiner Vergleich, wenn man heute über Donald Trump so einen Film machen würde, der dann 70 Jahre, 80 Jahre, 90 Jahre später als absoluter Klassiker gilt. Also nur mal so als kleine Anregung in meinem Kopf. Bei mir ist der Kopf explodiert, weil ich gedacht habe, wer würde sich heute so einen Film trauen? Naja, es gibt ja den, ich habe ihn nicht gesehen, hast du ihn gesehen? Den Apprentice-Film? Nee, habe ich nicht gesehen. Aber der offensichtlich wenig mit Trumps Politik zu tun hat mehr so seine ersten Schritte als Immobilienmogul, whatever, als reiches Kind. Ja, als reichen Eltern kind, macht, genau. Sagen wir, wie es ist. Ja, ja. Ja, es ist tatsächlich, den Faschismus zu greifen, während er passiert, ist manchmal gar nicht so einfach. Ja. Und vor allem richtig in seiner ganzen Bösartigkeit zu darzustellen. Jetzt sind wir schon wieder. Das war schon bei Cabaret so deprimierend. Ja, und ich finde es heute will ich eigentlich nicht das deprimierende Gespräch führen darüber, dass wir die Gefahr haben, dass der Faschismus wiederkommt. Ja. Einfach weil dieser Film einem wirklich Hoffnung gibt. Ja. Das Gespräch zwischen Rick und Victor am Ende. Und Victor sagt: Willkommen zurück im Widerstand. Ja. Und jetzt weiß ich, wir werden gewinnen, weil. Und das wird nicht gesagt, aber wir wissen das, weil so jemand wie Rick auch die seinen Idealismus wiederentdecken kann und auch, ja, und auch seine Verantwortung. Auch den großen Unterschied unter Umständen darstellt, ne? Und Drake ist ja in dem Moment unter Umständen einfach eine Symbolfigur für Amerika und der Appell an Amerika, mach's wie Rick, komm in den Krieg und kümmere dich. Ja. Weil Kriegseintritt ist noch nicht gewesen. Amerika war noch... Doch. Aber gerade erst. Genau, gerade erst. Als sie den Film geschrieben haben, war es noch nicht so. Nee, als sie Ricks Café... Also das Theaterstück wurde geschrieben, da war noch nicht Kriegseintritt. Ja. Aber als Warner Brothers sich dazu entschieden hat, das Ding zu drehen, war Kriegseintritt. 1941 war der Angriff auf Pearl Harbor. Und dann war schon ziemlich klar, Dezember 41 und 42 haben sie das Teil gedreht. Das heißt, die Amerikaner waren ganz frisch im Krieg. Aber als das Theaterstück geschrieben wurde, ja, war Krieg noch nicht drin. Und es gab trotzdem, und das vielleicht auch noch dazu gesagt, die USA waren im Krieg, aber dieser Streit zwischen Isolationisten, mhm, ja, und wie nennt man's? Kriegseinmischern, ich weiß den Begriff gerade nicht. Der war natürlich damals auch noch präsent. Und ja, es gab klar. In Amerika der 30er und 40er Jahre gab es sehr, sehr, sehr, sehr viele Nazi-Fans. Mm-hmm. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, genau. Und der Grat zwischen Zivilisation und Barbarei ist ein sehr schmaler Grat, das darf man auch nicht vergessen. Und in dieser Film zeigt uns aber, dass alle die zur Barbarei auch tendieren könnten, wie Renault, mhm, wie Rick, mhm, wie Ferrari. Ja, ja, ja. Dass die sich trotzdem für das Richtige entscheiden können und dass es vielleicht gar nicht so viel braucht. Es braucht vielleicht nur einen Sam und man entscheidet sich für das Richtige. As time goes by. Eine liebevolle Umarmung. Ja. Und ein gebrochenes Herz. Und dann, was ich schön finde, auch am Ende für Rick, wenn man jetzt mal wieder in die klassischere Interpretation geht, dass Rick es schafft, seine Selbstbestimmtheit wieder zu erlangen. Weil aus Paris ist er abgereist, ohne dass er beeinflussen konnte, ob er alleine reist oder nicht. Mm. Und hier kann er selbst entscheiden. Hier kann er endlich sagen, okay, ich habe meine Autonomie wieder. Ich entscheide mich dafür, die Frau gehen zu lassen. Was ich ein bisschen problematisch finde, ist natürlich dieses: Rick, ich kann nicht mehr richtig denken. Du musst das jetzt für uns alle übernehmen. Aber das mal dahingestellt. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Frau, Frau, Frau, Frau, Frau. Mann, Mann, Mann. Frau, Frau, Frau. Mann. Genau. Oh fuck, Alter. Ja, das fand ich ein bisschen, das ist, aua. Aber das ist auch die Zeit. Das soll's. Ja, und dass Rick dann eben einfach seine Autonomie wieder kriegt, das finde ich schön. Und ich finde es gut, dass Renault am Schluss nochmal zu ihm sagt, wanna fuck. Das gibt dem Ganzen nochmal diese... Genau. Schaffen wir es jetzt so Gaslighting-mäßig, so unseren eigenen Mandela-Effekt aufzubauen, dass das Publikum irgendwann glaubt, dass genau dieser Dialog stattfindet? Ich bin mir sicher, das schaffen wir. Gar kein Problem, Flo. Lass uns dran arbeiten, während wir auf unsere Top-Listen schauen. Okay. Unsere Top 3. Ja, was haben wir für eine Liste? Du hast einen Vorschlag gemacht für eine Top 3, für ein Thema für eine Top 3 Liste. Wir haben eine Top 3 Musikstücke, die Erinnerungen triggern. Ich weiß nicht, wie ich dir das geschrieben habe oder ob das nicht mehr mit dem übereinstimmt, was ich geschrieben habe. Ich glaube, du hast einfach geschrieben Top 3 Songs, Lieder, die dich an eine bestimmte Zeit in deinem Leben erinnern. Und wie war diese Zeit für dich? Genau. Also eine sehr persönliche Top 3. Ja. Also gar nicht so sehr, wir machen jetzt eine Liste von Filmen, sondern tatsächlich so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir geht es so, ich habe Filme abgespeichert mit einer bestimmten Zeit in meinem Leben. Songs. Du willst Songs, nicht Filme, oder? Ja, genau, Songs. Gut. Ich habe Musik abgespeichert mit bestimmten Zeiten in meinem Leben und dann hört man die Musik sehr intensiv, sehr, sehr viel, sehr oft. Und dann plötzlich ist die Musik weg, weil man irgendwo auf was anderes gestoßen ist. Und dann geht die Zeit vorbei und plötzlich erinnert man sich, wenn man diesen Song wieder hört, an eine ganz bestimmte Zeit. Ja. Ja. Und du hast auch eine Top 3 zusammengestellt. Ich habe eine Top 3 zusammengestellt. Sehr schön. Mein Platz, ich muss kurz einmal sortieren. Ich glaube, ich mache es so. Ja, das passt besser, glaube ich. Das ist doch, das ist näher dran an dem. Mein Platz 3, Tetret, Lendemain, eine französische Rock-Punk-Pop-Punk-Rock-Chanson-Band. Ja. Yeah. Und das habe ich ganz viel gehört. Ich war jetzt relativ frisch mit meiner Freundin zusammen. Ja. Yeah. Die jetzige. Mit meiner jetzigen Freundin. Und sie war in Frankreich und dann bin ich sie besuchen gefahren und dann haben wir da irgendwie ganz viel Tetrett gehört, weil irgendein Kollege von ihr, der aus Frankreich kam, ihr die Band empfohlen hat. Ich hatte vorher noch nie von der Band gehört. Und dann lief das die ganze Zeit und das war so ein... so lebensfrohe Musik. Und ja, dann waren wir halt in Frankreich unterwegs und haben diesen Song gehört und also nicht nur diesen Song, sondern das ganze Album. Also eigentlich müsste ich sagen, das ganze Album Lendemain. Ja. Und immer wenn ich die höre, habe ich diesen Geruch in der Nase von den französischen Alpen. Oh, und schön. Dieses Gefühl von, weiß nicht, es hat sich sehr unbeschwert angefühlt. Es war so, es war vielleicht auch, weil es war zum einen die relativ junge Beziehung und zum zweiten, dass ich so einer sehr krassen Übergangsphase in meinem Leben war von Studium dies und das und Beruf dies und das hin zu einem etwas festeren Beruf. Und es hat sich so sehr sorgenfrei angefühlt. Es war eine ziemlich coole Phase in meinem Leben. Ich finde es toll, wenn Musik so sorgenfreies Gefühl mitbringt, dass man plötzlich mal für den Moment des Songs oder sowas sich wieder sehr sorgenfrei fühlt. Und das löst die Musik immer noch in mir aus. Wenn ich die höre, erinnere ich mich daran und es fühlt sich so sehr an wie, es gibt gerade nichts, worüber man sich Gedanken machen muss. Es ist einfach schön. Oh, schön. Ich habe auf Platz 3, ich bin ein großer Fan von 20er Jahre, so goldenen 20er Mode, dieses Gefühl von Tanz auf dem Vulkan, auch wenn mit Cabaret neulich so ein kleines bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, durch seine Konnotationen mit den Nazis. Möchtest du noch Teplo? Du hast so reingeschaut. Sehr gerne, ja. Gib mal deine Tasse her. Und wir haben hier in Berlin 20er-Jahre-Partys von Inga Jakob bzw. Else Edelstahl, die Bohème Sauvage eingeführt hat in Berlin. Und das ist schon sehr, sehr viele Jahre jetzt her, dass die damit angefangen hat. Die hat damit angefangen in ihrem Wohnzimmer. Da haben wir einfach nur 20 Leute eingeladen, zieht euch alle nach 20er Jahre an und dann machen wir hier Party mit der entsprechenden Musik. Und es ist sehr schnell Tradition geworden, einen ganz bestimmten Rausschmeißer zu spielen. Der DJ hat einen ganz bestimmten Song, um die Leute dann, jetzt ist langsam vorbei, 4 Uhr nachts. Mhm. Und ich weiß nicht, wie du 4 Uhr nachts drauf bist, wenn du Party gemacht hast, aber dieses Gefühl ist sehr besonders. Das ist ein sehr besonderes Gefühl, wenn du die ganze Zeit getanzt hast, wenn du Spaß hattest, wenn die ganze Zeit laute Musik lief, wenn du ein bisschen Alkohol getrunken hast. Und ich weiß nicht, ob das auf einem Rave genauso sein würde wie auf einer 20er-Jahre-Party, aber sie haben immer Roxanne aus Moulin Rouge gespielt. Ah. Dieses Roxanne. Und dazu haben wir dann immer getanzt. Ja. Und dann den letzten Song zu tanzen und immer diesen und auf eine ganz bestimmte Art und Weise, weil der sehr dramatisch ist und sehr Tango und so, ne? Das ist so, und ich bin nicht mehr oft auf dieser Party, was schade ist, was traurig ist, weil ich die Zeit nicht mehr so richtig habe und weil irgendwie andere Sachen auch wichtig geworden sind, die das Ganze ein bisschen verdrängen. Und es macht ein total schönes Gefühl auf, wenn ich diesen Song wieder höre. Wenn du ihn in diesem Kontext hörst oder auch außerhalb von diesem Kontext? Auch natürlich außerhalb des Kontextes, weil in dem Kontext höre ich ihn leider nicht mehr so oft. Okay, ja, cool. Ja. Mein Platz 2, Genghis Khan, Moskau. Nein! Wenn es einen Song gibt, Moskau, der mir dieses Gefühl gibt von, ich bin ein Kind und ich bin auf irgendwelchen Volksfesten unterwegs oder in Gemeindefesten oder so. Also ich bin ja in einem sehr katholischen Gebiet aufgewachsen und bei uns war die Gemeinde hat eine große Rolle gespielt bei Festen und also vor allem bei Festen und sowas und Freizeitbeschäftigung auch. Ich habe das ganze Zeug mitgemacht, ne? Ich habe das einmal durchgespielt. Ich war Messdiener, Pfadfinder und dann in Jugendclubs, die von der Kirche quasi gesponsert waren und so weiter. Und es gab unglaublich viele Feste. Es gab irgendwie alle paar Wochen gab es irgendein Fest. Und dieses Gefühl von als Kind auf diesen Festen rumzulaufen. Die Erwachsenen sind alle so halb betrunken. Ja. Und man ist auch so ein bisschen weniger beaufsichtigt dadurch, dass die Erwachsenen ihr Ding machen. Ja. Und dann laufen halt einfach die Schlager. Und ne, so im Rathauskeller, im Volksheim, wie auch immer Volkshaus, wie auch immer man das nennen will. Ja, da, wo halt das Fest ist und einige singen mit und einige tanzen. Man als Kind tanzt dann halt auch so ein bisschen ungelenk und so. Ja. Und Moskau von Genghis Khan ist irgendwie das Lied, was ich am ehesten mit dieser Stimmung verbinde. Ja. Und das ist tatsächlich auch so ein Gefühl von als Kind so ein bisschen mehr von der Welt zu verstehen, dadurch, dass man sieht, dass um einen herum alle am Durchdrehen sind. Okay. Ja. Okay, cool. Wow. Ja, so richtig, richtig weit in meine Kindheit geht es bei mir nicht zurück. Ich hab noch eins, wo ich 16, 17 war. Das Platz 2. Jan Thiersen. Oh. Der hat ganz, ganz tolle Alben aufgenommen. Man kennt ihn vor allem aus Fabelhafte Welt der Amelie als Musiker, der die Filmmusik gebracht hat, wo ihn viele, viele lieben gelernt haben, aber er hat auch einfach sehr, sehr andere Musik gemacht. Und es gibt auf dem Album, das ich nie aussprechen kann, L'Absente oder wie das ausgesprochen wird, La Parade. Wie spricht man das Französisch aus? Wie spricht man Parade? La Parade? Keine Ahnung. Einfach gestern. Das ist der zweite Track von dem Album L'Absente und ich fand den Song so, so toll, dass ich ihn ständig gehört habe. Und er zieht vor allem in eine Zeit hinein, in der ich mit meiner Mutter damals noch, wir sind zusammen nach Schweden gefahren jedes Jahr. Und das war großartige Zeit. Und da war ich gerade so auf dem Trip, als Jongleur und Zauberer auf der Straße zu stehen und Leute zu unterhalten und Spaß zu haben und so. Und das habe ich in Schweden viele Jahre Sommer gemacht. Und meine Mutter hat dann mich da hingestellt in Schweden auf die Straße und gesagt, hier, mach mal, ich komme dann mal wieder, wenn du das Geld für den Urlaub zusammen hast. So ungefähr. Und ich habe dann halt Geld verdient. Und wenn ich nicht genug Geld verdient habe, dann hat meine Mutter halt dann das restliche Geld reingeworfen. Cool. So. Und es war eine ganz tolle Zeit. Und dann habe ich da in Schweden, in Göteborg, in diesem Park gesessen. Auch einer dieser Parks, die dann zumachen nachts, damit die Leute den nicht verschandeln. Das heißt, es war ein sehr, sehr schöner Park, so ein Gated-Ding. Und dann erinnere ich mich ganz, ganz lebendig genau an diese Situation, wo ich dieses Lied bestimmt 40, 50 Mal hintereinander nur gehört habe. Und weil es einfach so toll war für mich. Und Jan Thiersen ist mir natürlich bis heute geblieben. Ne? Der hat bis heute die großartigsten Alben rausgebracht, die man so haben kann. Ja, großartiger Musiker. Ja. Jetzt ist mir tatsächlich, während du das erzählt hast, ist mir noch ein Song eingefallen, den ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, an den ich mich plötzlich wieder erinnert habe, den höre ich halt nicht mehr. Ja. Aber ich habe tatsächlich, die Erinnerung habe ich ganz stark mit dem Song verknüpft, deswegen ist es nur so ein Honorable Mention, glaube ich. Es gab so 90er Jahre Pop, R&B Pop, Dessery. Mhm. Der Song heißt Live. Das war auch, glaube ich, so ein Radiosong, der war so sehr eingängig. Live, oh live. Oh, live. Ah, ich erkenne einen Song, den du mal gesungen hast. Wow. Unglaublicher Ohrwurm. Und ich habe gerade gesagt, ich war bei den Pfadfindern und es war irgendwie so, wahrscheinlich war ich auch jugendlich, junge Erwachsene, 18, 17, 18, so um den Dreh. Und Zeltlager, das war immer ganz geil. Und dann war es halt auch mit Feiern und Saufen und so weiter. Und ich erinnere mich nach irgendeinem Zeltlager und ich weiß nicht mehr 100%, ob es Pfadfinder war oder irgendwas anderes. Nach irgendwas, wo ich nachts weg war, wo ich gefeiert habe, wo irgendwie einfach coole Sachen waren und so. Und dann im Auto sitzen und dann halb im Einschlafen, weil ich die Nacht nicht geschlafen hatte. Ja. Und dann läuft dieses Ding im Autoradio, weil wer auch immer gerade gefahren ist, hatte das Autoradio an. Und ich höre das so halb und dämmere so ein bisschen weg. Und es ist halt so dieses, und ich kann kein Englisch, weil in dem Song geht es, glaube ich, um was komplett anderes. Aber ich höre einfach mal nur dieses Live, oh live. Und denke, ja, das ist alles schön. Das ist meine Honorable Mention. Ach, schön. So kurz ist gerade, mein Platz 1 wäre tatsächlich, was noch gar nicht so lange her ist, aber den Song verbinde ich damit am stärksten. Als mein Kind auf die Welt gekommen ist, habe ich ihm auf dem Arm Lieder gesungen. Und ein Song, den ich irgendwann, ich weiß nicht warum, angefangen habe zu singen, war Losing My Religion von R.E.M. Und ich konnte aber den Text nicht so ganz. Deswegen habe ich dann angefangen, den Song mehrmals zu hören, damit ich den Text abspeichere. Okay. Und dann habe ich diesen Song einfach wirklich viel gehört. Ja. Und dann habe ich ihm den Song vorgesungen und dann habe ich den Song nochmal gehört, nachdem er geschlafen hat. Und dann manchmal konnte er nicht gut einschlafen. Dann habe ich den Song auch 2-3 Mal hintereinander vorgesungen. Oh. Und irgendwann konnte ich diesen Song wirklich auswendig komplett. Ja. Und es ist tatsächlich, die Herausforderung bei dem Song Losing My Religion besteht darin, es gibt so ein paar Textblöcke und die richtig anzuordnen, zu wissen, wie oft muss dieser eine Block wiederholt werden, bevor der nächste Block wiederkommt. Okay. Weil es ist gar nicht so viel Text, die man sich merken muss, aber man muss es halt richtig arrangieren. So, nein, da wird der Refrain nochmal gespielt und jetzt erst kommt die Bridge, was gar nicht so einfach ist. Und den Song habe ich dadurch, das habe ich sehr abgespeichert von diesem Song. Und wenn ich den Song höre, dann denke ich tatsächlich an diese Momente, wo ich mein Kind im Arm halte, ein ganz, ganz kleines Baby und diesen Song vorsinge. Und bis heute singt dein Sohn diesen Song und weiß nicht, warum er ihn auswendig kann. Ich habe ihn schon lange nicht mehr vorgespielt. Ich glaube, das letzte Mal, als ich ihm das vorgespielt habe, hat er mit den Augen gerollt. Boomer-Musik. Okay. Nee, mein Sohn hört gerade gerne ganz schräge Mischung. Kinder haben einen merkwürdigen Geschmack. Er hört gerne den Anime-Rap, das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Also Deutsch-Rap, der aber über Anime und Manga-Themen singt. Geil. Hat. Okay. Abu Monastir heißt der, glaube ich. Den haben wir auch schon mal live gesehen. Dann hört er ganz schrecklich so 90er Jahre Eurotrash Dancefloor, der zu Fußballer-Songs gemacht wird, also Songs über Fußballer. Okay. Und dann ist so auf die, so zum Beispiel Blue von Eiffel 65 die Melodie und darauf wird dann irgendwas gesungen zu irgendeinem Fußballstar. Ja, okay. Oder Umbrella von Ella. Genau, Ella. Geht und zwar. Irgendein Fußballer ist schneller, Ella. Nein. Okay. Dann habe ich, das hat mich so geärgert, dass er das so oft gehört hat. Und dann habe ich ihm mal das Original vorgespielt und gesagt, das ist ein verdammt guter Song, aber bitte hör das Original. Hör nicht diese schreckliche deutsche Autotune-Stimme, die singt, er ist schneller, Ella. Ja, du bist der Dad. Richtig voll. Dad-Move gerade. Genau. Und dann hört er teilweise Eminem und so ein bisschen Rap. Na gut. Ja. Dann Solle. Platz 1. Mein Platz 1. Und ich bin enttäuscht, dass du nicht auf Platz 1 den gleichen hast. Das ist etwas, woran ich mich erinnere, weil wir das zusammen gehört haben und weil wir das mit deiner Schwester zusammen gehört haben. Reinhard Grebe. Oh, stimmt. Wir haben am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, hatten wir zufälligerweise alle zur gleichen Zeit eine Art Reinhard Grebe Craze. Voll. Es war unglaublich, was der alles für krasse. Ja. Ich habe aufgeschrieben, speziell 30-jährige Pärchen. Aber es hätte auch jeder andere Song sein können. Wir haben so viel Reinhard Grebe gehört. Das Abschiedskonzert. Das ist natürlich kein Abschiedskonzert. Nein. sein erstes großes, also er hatte davor ein Album gemacht, aber das war das erste, was wirklich Erfolg hatte. Ja, genau. Das war ganz lange nicht auf Spotify und ich war so traurig, weil das die besten Versionen dieser Songs sind. Stimmt. Und jetzt ist es endlich auf Spotify und dann habe ich es auch wieder gehört. Okay. Es ist tatsächlich das Abschiedskonzert von Reinhard Grebe irgendwann Anfang 2000er gehört zu meinen absoluten Lieblingsalben, deutschsprachigen Lieblingsalben. Das ist großartig, höre ich immer noch gerne. Super, super krass. Also Reinhard Grebe, ich habe es so gesuchtet, weil er wirklich tolle Bilder findet, tolle Worte, tolle Zusammenhänge herstellt. Ja. Es ist toll. Und auch so diese krasse Mischung. Also er hat manchmal so was fast schon surreal Pythoneskes, weil seine Texte ergeben überhaupt keinen Sinn. Teilweise überhaupt nicht, ja. Und dann hat er natürlich so diesen Scharfsinn, dass er so sehr gut Menschen beobachten kann und so Menschentypen heraussucht. Was macht Reinhard Grebe eigentlich? Der war ganz doll krank, ne? Der war ganz doll krank und ich weiß nicht genau, wie weit er sich erholt hat. Ich hatte ihn irgendwann mal gesehen wieder, auch live tatsächlich in Potsdam. Aber ist jetzt auch schon wieder 6-7 Jahre. Ja. Ich weiß noch, irgendwann... Ich habe ihn auch, irgendwann habe ich vor einigen Jahren habe ich ihn live gesehen und fand, er sah sehr mitgenommen aus. Ja, genau. Aber trotzdem erstaunlich tolles Konzert, muss man sagen. Ja, der hat ja, ich mochte tatsächlich am meisten von ihm diese ganz einfachen Chanson-Sachen, nur er mit Klavier. Ja. Und als er dann angefangen hat, mit Kapelle und Orchester zu machen, dann dachte ich so, nein, ich will nur dich, nur dich, Reinhard. Es hat ein bisschen was verloren durch das Meer. Also da, ich weiß nicht genau, ob er sich einen Gefallen damit getan hat, aber wahrscheinlich hat er genau sich einen Gefallen damit getan. Und dann ist auch egal, ob das für den Zuschauer so funktioniert oder nicht, weil... Er war ja erfolgreich genug damit. Aber auf jeden Fall Reinhard Grebe, ja. Jetzt, wenn du es sagst, jetzt habe ich auch Lust zu hören und an diese Zeit nochmal zu erinnern. Das ist die Anfang-WG-Zeit, wo wir haben direkt gegenüber gewohnt. Ja, stimmt. Wir waren in Berlin. In Friedrichshain. In den heruntergekommenen Häusern. Genau. Und ich habe auf der einen Seite der Straße gewohnt und direkt gegenüber hast du mit deiner WG mit... Ja, Katrin und dann irgendwann Conny. Genau. Und Luna. Ja, super. Tolle Zeit. Ja. Aber lange her. Ja. Wir verraten nicht, wie lange. So lange. Aber wir haben es ja quasi verraten, dass wir von sehr spezifischen Reinhard Grebe-Alben geredet haben. Die waren damals aktuell. Die waren damals ganz neu rausgekommen. Ja. Scheiße. Ihr könnt es quasi googeln, wie alt wir sind. Okay. Danke für diese schöne Top 3. Ja, vielen Dank, Johannes. Das ist eine tolle Top 3. Wir haben selten so ganz persönliche Sachen. Ja. Und tatsächlich, wir haben schöne Erinnerungen. Also Man will wieder reingehen. Ich habe auch durch die Recherche, beziehungsweise, was heißt Recherche, ne? Man geht dann so seine Spotify-Playlist durch. Was sind denn die Songs, die man sich irgendwann mal draufgeworfen hat und dann nie wieder angehört hat? Weil so, also ich habe das wirklich nachdem ich Spotify bekommen habe, bin ich ganz Spotify durchgegangen nach Songs, die irgendwann mal was bedeutet haben für mich. Und dann habe ich es abgespeichert in irgendwelchen Listen. Das hätte ich machen sollen. Und dann musste ich das nur durchgehen jetzt. Scheiße, das habe ich nämlich damals verpasst, weil ich habe nicht auf Spotify geguckt, sondern ich habe versucht, in meinem Kopf zu kramen. Ja. Deswegen ist sowas wie dieses Death Real Life jetzt erst reingekommen. Ja, ja, ja. Okay, Aufgabe für mich, ich mache eine Flo-Plor-Nostalgie-Liste. Oh, mit Songs, die mich an bestimmte Zeiten aus meinem Leben erinnern. Das ist wirklich toll. Das ist schön. Ja, dann gehen wir jetzt wieder zurück in unseren Film Casablanca. Ja. Das war unsere Top 3. We will always have Paris. Ja, always. Ja, ja. Das ist so ein süßes, ich finde das ein ganz süßes Zitat, muss ich sagen. Ja. Weil das auch acknowledged, dass man sagt, das hat nicht funktioniert vielleicht mit uns. Das ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt oder nicht der richtige Ort oder so. Aber man kann es als Erinnerung lebendig halten und es für das mögen, was es war. Es gibt im Moment das Gewicht, das er verdient. Ja. Das wird gerade in diesen Hollywood-Liebesgeschichten und dann lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende, wird das vielleicht manchmal vergessen, dass ja. der Moment auch was sehr Entscheidendes ist. Genau. Und doch ist die Beziehung zwischen Victor und Ilsa ist die Beziehung dieses Films. Und ich bin froh, dass sie am Schluss in dem Flugzeug sitzen und davonfliegen. Ja. Ich wünsche ihnen alles Gute und ich glaube, sie werden eine tolle Ehe führen. Ja, sie werden bloß nicht weit kommen, weil das Flugzeug, in das sie steigen, ist aus Pappe und ja. halb so groß, wie es sein müsste. Damit fliegst du nicht über den Atlantik. Sie haben tatsächlich ein Flugzeug nachgebaut aus Pappe und es war nur halb so groß, wie es eigentlich hätte sein müssen, also es ist on scale. Und dann haben sie halt kleinwüchsige Menschen daneben gestellt, damit es so aussieht, als ob es groß genug wäre. Oh Mann. Ach, Hollywood. Ja. Ja, gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Ja, lass mich durch meine Liste durchgehen und die nächsten 10 Minuten schweigen. Weil ich muss einfach hier, ich weiß nicht, ich hab wirklich ganz, ganz, ganz viele Sachen aufgeschrieben. Ein, zwei kleine Fun Facts hätte ich vielleicht noch. Zum Beispiel, dass Bergmann größer ist als Bogart. Ja. Und dass sie natürlich beim Dreh ein bisschen kreativ werden mussten, damit das nicht so rum ausfällt. Was heißt natürlich, ne? Sie hätten sich auch einfach da reinbegeben können, aber die Zeit hat das nicht zugelassen. Das heißt, Humphrey Bogart hat oft genug auf Kisten gestanden. Wie Tom Cruise zu sein. Wie Tom Cruise und wie auch er selber in seiner Karriere nicht zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal. Also er ist einfach mit 1,73 für Hollywood relativ klein. Meine Größe. Irgendwo habe ich online gelesen, jemand hat gemeint, Schauspieler oder große Filmstars kommen in zwei Größen daher. Entweder viel größer als du denkst oder viel kleiner als du denkst. Aber nie genauso groß, wie du dir vorstellst. Ja. Über das Flugzeug haben wir schon gesprochen. Ich fand es noch lustig, dass Ingrid immer wieder nachgefragt hat, wen von den beiden soll ich denn jetzt mehr anschmachten? Ja. Bei wem steige ich denn mit wem steige ich denn jetzt ins Flugzeug? Und immer wieder der Regisseur gesagt hat, sorry, wir haben noch keine Antwort für dich. Verteil's einfach gleich auf beide. Ich guck mal. Leonard Kinski, ein eher unbekannter Name aus dem Film, der den Sascha gespielt hat, den Barkeeper. Mhm. Der meinte, er hat die Rolle nur gekriegt, weil er mit Bogart ordentlich gesaufen war. Echt, wirklich? Ja, der war Bogarts Trinkkumpane. Ja. Und die wollten den überhaupt nicht haben. Und Bogart hat wohl relativ in die Richtung gepusht und gesagt, pack den auch nochmal in den Film. Nur dadurch hat er die Rolle gekriegt. Aber war der nicht auch aus der Gegend dort? Ich weiß es gar nicht genau. Was mir nämlich noch auffällt, ist, dass in diesem Film die Leute vor Ort, die Marokkaner, keine große Rolle spielen. Nee, Marokko ist hier komplett, also wir haben diese eine Szene, diese eine, ja, und jetzt genau. Seht ihr einmal exotisch, mhm. So sieht übrigens Marokko aus, achtet auf die Kuppeln. Und achtet auf die ganzen Menschen auf dem Markt treiben, so ist nämlich Marokko, ja. Das ganz viel Markt treiben, Orient, Okzident, was auch immer. Ja, es spielt keine Rolle und das Café könnte auch in Portugal sein. Es könnte an irgendeinem Punkt der Fluchtroute sein. Und ich finde es in dem Fall tatsächlich, also lassen wir das mal beiseite. Das ist natürlich total, dieser Exotismus von Hollywood ist total unangenehm. Genau. Aber dass sonst Marokko keine Rolle spielt, finde ich okay, weil es geht ja vor allem um das, den Leuten ist scheißegal, wo sie sind. Keiner macht da Urlaub in Marokko und will die Kultur aufsaugen, sondern die Leute wollen einfach nur überleben und so schnell wie möglich weiterkommen. Ja. Deswegen hat auch kein, also es passt auch einfach, weil kein Mensch einen Blick für seine Umgebung hat, sondern alle raus wollen. Ja. Und deswegen hängen sie ja auch alle in diesem amerikanischen Café rum. Es hätten ja trotzdem Figuren da sein können, die eine Rolle spielen, die aus der Gegend sind. Die existieren nicht. Außerdem haben sie nicht in Marokko gedreht. Okay. Naja. Es gab übrigens Gerüchte, dass Bogart und Bergmann eine Affäre hatten, ne? Ja. Das ist überhaupt nicht belegt, ne? So, aber es gab diese Gerüchte. Das ist, glaube ich, kompletter Quatsch. Und das ist vor allem deswegen kompletter Quatsch, weil Bogart darauf bestand, sofort wieder in seinen Trailer zu gehen, in seinen Aufenthaltsraum, also ja. seinen Wohnwagen, wie man heute hätte. und echt sich hat selten sehen lassen. Ingrid Bergmann ist wohl auch nicht so gut mit Bogart klargekommen. Also die hat wohl die so gesagt, nicht so, nee. Und umso erstaunlicher, ich finde nämlich, dass die beiden eine wahnsinnig gute Chemie auf der Kamera haben. Auf jeden haben. Fall, voll. Also man sieht nicht, dass das da so eine Distanz zwischen den beiden war. Unser Viktor Laszlo, Paul Henreit, der war übrigens, es gab eine Zeit, wo der ganz gerne in Nazi-Deutschland geblieben wäre. Und was? War, der wollte eigentlich in die NS-Reichsfilmkammer aufgenommen wurden. Und dann haben die aber das gemacht, was die Nazis halt so machen und einmal geguckt, so Erbfolge. Und dann festgestellt, oh, jüdischer Mischling, ersten Grades. Oh. Und dann hat er gesagt, darf ich vielleicht trotzdem? Und hat einen Antrag gestellt. Und dann hat Josef Goebbels gesagt, nein. Und das war 1937. Die waren sich auch nicht grün, ne? Bogart und er, die waren nicht so als Schauspieler, die haben nicht viel voneinander gehalten. Viktor Laszlo, hier, wie heißt er? Henreit. Henreit hat sich tatsächlich sogar dazu zu Äußerungen versteifen lassen, die so in dem Sinne, Bogart ist nicht der beste Schauspieler. Also auch wirklich so drauf zu scheißen und zu sagen, hier, der kann ja nicht wirklich was. Das war ist nicht schön. Der eigentliche Konkurrenzkampf. Darum ging es. Es ging gar nicht um Ingrid. Aber Ingrid Bergmann ist wirklich eine unglaublich schöne Frau. Unglaublich schöne Frau. Dann ist sie wahnsinnig natürlich in ihrem Spiel. Ja. Was ich so bewundere. Ich finde es unglaublich. Das hat eine große Rolle gespielt für ihre Popularität, dass sie natürlicher gewirkt hat als die Starlets und Stars der damaligen Zeit. Ja. Dass sie wenig, dass sie nicht so glamourös war, aber halt echter, natürlicher, so wie auch immer du es nennen willst. Richtig, richtig natürlichen Charme. Und sie, ich weiß nicht, wie man das als Schauspieler beschreiben soll, dass man das irgendwie hinkriegt. Und ich weiß auch nicht, ob das. Es wurde ja mit der Zeit wichtig. Ne? Das, man konnte Theaterspiel noch mehr verzeihen damals, weil man auch noch in der Findungsphase war. Mhm. Wenn jemand heute diese Theaterhafte übernimmt in Filmen, dann wird er gleich ausgebuht. Aber also für Filme. Ja, ich überlege gerade ein Gegenbeispiel. Nicolas Cage, egal. Stimmt, Nicolas Cage ist großartig. Ja, aber weißt du, das ist halt immer mehr in die Richtung gegangen, dass man so natürlich wie möglich spielen soll. Und ich glaube trotzdem, dass Ingrid Bergmann immer noch selbst im Vergleich zu heute eine unglaubliche Natürlichkeit hat, die man erstmal hinkriegen muss. Ja. Das ist so toll. Oh. Es hätte auch Fortsetzungen geben sollen übrigens, aber die haben sie dann nicht gemacht. Ja, sie haben angesetzt damit, ne? Es gab irgendwie eine kurzlebige Fernsehserie Casablanca mit einem jungen Rick, wie er früher war. Furchtbar. Nach ein paar Episoden wurde es eingestellt. Es gab ein Broadway-Musical in Planung, das nicht umgesetzt wurde. Wobei Broadway-Musical könnte ich mir sogar noch vorstellen. Ich meine, kommt drauf an, wie sie die Musik umsetzen. Ja, sie haben ja seltsam. Dieses Ricks-Café-Ding, also die Vorlage haben sie ja mittlerweile auch auf die Bühne gebracht. Die ist anders, aber hat natürlich so ein bisschen diese Bezugspunkte und das wurde mittlerweile schon für Broadway und Off-Broadway umgesetzt, seitdem mehrmals. Also ist halt auch entsprechend alt, ist ja bald fast 100 Jahre alt. Casablanca 2 ist so ein bisschen wie so ein Gag aus dem Film, über den wir geredet haben, The Player, wo sie sich diese komischen Skripte entgegenwerfen und dass da jemand sitzt beim Pitchen und sagt, Casablanca 2, Rick kommt nach Amerika, nach Ende des Zweiten Weltkrieges und Viktor Laszlo wird von den McCarthys gejagt und Rick soll vor Kongress gegen ihn aussagen. Oh nein, Ilsa kommt zu ihm und fleht ihn an, zugunsten von Viktor auszusagen, ne? Schreibt sich von selbst. Ich finde es gerade gar nicht so schlecht. Nein, das ist kompletter Quatsch. Ich will diesen Film sehen. Keiner will das sehen. Ich finde, dass er von McCarthy gejagt wird, finde ich einen total plausiblen, absolut, großartigen Plot. Ja, ja. Geil. Ach, Scheiße. Ja, wenn wir ehrlich sind, ist das Schicksal, was ihn in Amerika erwartet. Ja, wahrscheinlich, ja. Krass. Okay, ja. Ich habe hier noch viel zu viele Sachen, die lassen wir alle weg. Kümmert euch selber. Schaut euch, also wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch diesen Film an. Ja, das ist es eigentlich. Tatsächlich, Johannes, vielen Dank, dass du ihn mir wieder gegeben hast, weil es war einfach wieder toll, ihn zu sehen nochmal. Es war der Hammer. Ein absolutes Meisterwerk und ein absoluter Klassiker, zu Recht. Ich muss vielleicht wieder meine Top 10 umwerfen, die ich ja auf der Webseite habe. Da ist ja auch schon neulich wieder Kabarett dazugekommen. Oh, du fliegst aber wenn ich die jetzt nur regelmäßig. lässig. Ja, wenn ich jetzt nur noch Nazis in den Top Ten habe, ist irgendwie auch seltsam. Aber hier kriegen die Nazis auf die Fresse und Strasser wird am Schluss erschossen. Stimmt, ja. Und ich finde es gut, wir sollten wieder mehr Filme gucken, wo die Nazis auf die Fresse kriegen. Ja, das stimmt. Warum haben wir eigentlich nicht einfach einen Nazi-Monat gemacht? Nazis auf die Fresse-Monat. Ja, genau. Wäre ich voll dafür. Können wir nochmal Inglourious Basterds gucken? Und den haben wir noch gar nicht besprochen im Podcast, ne? Inglourious Basterds. Stimmt, haben wir noch gar nicht besprochen. Ja, Tarantino, wir hatten jetzt ein bisschen Tarantino. Wir hatten sehr viel Tarantino. Ja. Wir waren auch die letzten Male sehr hart mit Tarantino teilweise ins Gericht gegangen. Das stimmt, eigentlich müssten wir mal einen Film machen, wo wir wirklich nur Lobhudelei machen. Weil Tarantino hat ja auch durchaus ein bisschen Lobhudelei verdient. Ja, ganz viel verdient. Wir sind einfach so überkritische Idioten. Na gut. Okay, so plempert es sich jetzt langsam hier aus. Wir euch vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Genau. Vielen Dank für eure Reaktionen, egal ob ihr uns liked, ob ihr uns Kommentare schickt oder ob ihr einfach diese Episode hört. Allein das ist schon total toll. Ja. Und die Kamera in diesem Film. Es ist ja unglaublich. Das ist jetzt sehr nachgeschwommen. Das musst du nachher im Schnitt irgendwie noch unterbringen. Scheiße. Die Kamera... Kamera, pass auf. Arthur Edison war aber eher jemand, der gesagt hat, naja, was zählt ist die Story und ich stelle meine Kamera in den Dienst der Story. Ja. Aber ich finde, er hat sich sehr viel beim Film Noir bedient. Ne? Also ja, er hat Film Noir, gedacht, natürlich. Wenn ich Bogart habe, dann muss ich Film Noir machen. Ich wollte gerade sagen, wenn Bogart aus Film Noir extra rausgekrochen kommt, um ins Melodram zu kommen. Er hat die Schatten mitgezogen. Ja, genau. Ist wirklich schön. Also er hat tolle, wie er das Geld aus dem Safe holt und so. Es sind schon wirklich ganz tolle Bilder dabei. Es gibt ein paar ganz großartige Establishing-Shots, wo man die Personen, die beteiligt sind, sehr spät erst sieht. Also wie Rick eingeführt wird. Es dauert sehr lange, bis wir ihn sehen. Wir sehen nur seine Hände, wie er Geld zählt oder total schön gemacht. Ja, ja, ja. Und auch die anderen Figuren, wir sehen sehr viel Körper ohne Gesichter zu sehen und dann so diese dramatische Entwicklung und das ist voll nachgeschoben. Yeah. Wir haben schon gesagt, dieser Film ist ein Meisterwerk, egal was mit Kamera, Musik und so weiter ist. Wir wissen, dass der Film ein Meisterwerk ist. Wir müssen jetzt nicht noch eine Stunde über die Kamera reden. Vielen Dank euch allen. Wenn ihr wissen wollt, was ich, Johannes, nächste Woche aufgebe und damit auch euch, bleibt nochmal dran. Hört euch nochmal den Jingle an. Und dann ansonsten hören wir uns nächste Woche. Und weißt du eigentlich, dass damals... Ja, das war alles viel zu harmonisch. Viel zu harmonisch? Das war sowieso die letzten Wochen, war das immer alles viel zu harmonisch. Deswegen, ich muss uns, glaube ich, was geben, worüber wir wieder streiten. Oh nein. Deswegen gebe ich dir einfach mal einen der kontroversesten Filme der 90er Jahre wahrscheinlich. Und ich bin sehr gespannt. Kids aus dem Jahr 1995 von Larry Clark. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Sagt mir gar nichts. Sehr umstrittener Film. Damals wie heute. Mit Warum? Inklusive Exploitation und Child Pornography Vorwürfen. Und ich werde dich nächste Woche davon versuchen zu überzeugen, dass das trotzdem ein guter Film ist. Und zwar ein Film, der besser ist als sein Ruf. Aber es ist ein kontroverser Film. Wir werden auch sehr viel über seine dunkle Seiten reden können. Hey. Aber es ist ein total interessanter Film. Guck ihn dir an. Ist es ein Horrorfilm? Nein, es ist kein Horrorfilm. Es ist ein Drama, das das Leben, Alltagsleben von Jugendlichen in New York in den 90er Jahren darstellt. Also ein Horrorfilm. Und wenn du wirklich tief ins Rabbit Hole rein willst, musst du aber nicht, dann guck dir noch zusätzlich die Doku an Once We Were the Kids, wo vor einem Jahr oder zwei Jahren mit den Leuten, die an dem Film mitgedreht haben, ganz viele Laien, die damals die jugendlichen Schauspieler gespielt haben, wo die erzählen, wie das war, wie sie zu dem Film gekommen sind und wie die Dreherfahrung war und so weiter. Mhm. Aber vor allem Kids aus dem Jahr 1995 und ich kann mir vorstellen, es wird eine Streitepisode. Ich bin sehr gespannt. Okay, ich habe gerade gegoogelt. We were once Kids heißt das Ding. Ja. Ich bin sehr gespannt. Das werde ich mir hoffentlich auch angucken können noch. Aber das eigentliche heißt Kids. Das eigentliche heißt Kids ist aus dem Jahr 1995 von Larry Clark. Sehr berühmter Fotograf mit seinem Langfilmdebüt. Oh, okay. Gut, dann guckt euch diesen Film an. Viel Spaß damit oder was auch immer man damit haben kann. Ich weiß es noch nicht. Kein Spaßfilm. Kein Spaßfilm. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Ciao. Ciao.